Und deswegen muss man den Fuß sofort abbinden und dann schwillt er nicht an und dann kann man einfach weitermachen. Wir sind schon live. Sehr gut. Hallo, ich bin der Abel. Willkommen bei den Weltraumaffen. Hallo Abel, schön, dass du auch mal mitmachst. Ja. Ich dachte immer wieder mit Gästen, haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Ja. Immer nur dieselben Leute. Ja, bei mir, mich verreißt es halt einfach mit der Zeit. Startup und keine Ahnung, meine Frau, die macht einen Doktortitel und hat nebenher einen Startup und einen Tagesjob. Dann haben wir noch ein Kind, ich habe einen Tagesjob und ein extra separates Startup. Und irgendwie haben wir uns da übernommen von der Zeit her und dann noch mit Stream und ja, aber ich möchte halt meinen Tagesjob auch irgendwann mal schmeißen können und dann habe ich eben wieder mehr Zeit. Also auch zum Stream, aber. Ja, der gute alte Tagesjob. Ja. Ja. Was gucken wir heute denn eigentlich an? Ein wenig Bundestag. Ja, sehr Und gut. zwar, ja, also diese Woche war einiges los im Bundestag und ich habe mir gedacht, das reicht nicht für einen Sonntag. Wenn wir das Sonntag alles machen wollen, dann sind wir da bis Mitternacht beschäftigt oder weiß ich nicht. Und deswegen habe ich gedacht, schieben wir mal wieder einen Sonderstream ein. Haben wir ja letztes Jahr und auch das Jahr davor eigentlich relativ selten gemacht. Im Vergleich zu den Jahren davor war ja auch einiges nicht da. Zum Beispiel Republika und so war ja nur relativ reduziert. Ich meine, im ersten Jahr hatten wir, keine Ahnung, 28 Sonderstreams oder so. Da haben wir echt reingedonnert. Ja, wir hatten eigentlich Aber immer relativ viele Sonderstreams. Also vor allen Dingen um die Republika rum hatten wir eigentlich immer zwei, drei. ja, aber Republika ist halt auch immer richtiges fettes Met. Also, und das Traurige eigentlich mit der Republika war auch immer, dass diese internationale SJW-Kritikerszene die Republika nie aufs Füllhorn genommen hat, weil einfach so viele Vorträge sind, dass da wirklich von den ganzen hunderten YouTube-Creator jeder sich einen Vortrag schnappen könnte und man trotzdem nicht alles abgearbeitet bekommt. Also. Ja, und auch so dicke Dinger teilweise, ne? Also ich weiß noch, da war doch auch dieser eine, der da irgendwie meinte, IS ist irgendwie nur eine CIA-Operation oder so. Ja, der IS war eine CIA-Psyop. Und dann so, okay, ja, aber ich habe zusätzliche Fragen zu deiner Behauptung. So, ich meine, das ist aber auch immer wieder dieses Ding, die meisten Leute, entweder wissen sie nichts über Geheimdienste oder sie wissen etwas und bilden sich dann ein, dass die irgendwie Supermächte sind und alles Mögliche hinbekommen können. Und sowas wie ein IS, also verdeckt ausführen lassen, ist halt hochkompliziert und würde eh rauskommen mit der Zeit. Und nein, also nein. Aber der meinte ja auch, dass irgendwie Hollywood dran schuld ist. Nicht nur der CIA, sondern auch Hollywood ist dran schuld, dass es den IS gibt. Wo ich mir auch denke, Hollywood hat schon viel Macht, aber jetzt nicht per se die Macht, den IS zu erschaffen. Also. Ja, ist vielleicht auch eine ganz gute Überleitung hier zu Hanau. Das erste, was wir haben, ist nämlich ein Jahr nach Hanau. Hier die Debatte im Bundestag und das war ja auch so ein Ding, dieser Typ, der das da gemacht hat. Der hat ja auch ziemlich wildes Zeug irgendwie Ja, gemeint, was irgendwelche der war Geheimdienste hier eindeutig, machen, ja. der war eindeutig psychotisch. Der hatte in seinem Manifesto so Kram geschrieben wie, mir wurden Gedanken eingegeben, das waren nicht meine eigenen Gedanken und deswegen habe ich das gemacht, stand original in seinem Manifesto, was ich gelesen habe. Und das Ding ist halt, klinisch gesehen ist sowas halt ein Psychotiker, also halt ein Geisteskranker. Geisteskranke sind in der Regel auch keine Amokläufer oder so. Die sind in der Regel, haben sie sogar weniger Straftaten als Klasse selber, als Klasse der Psychotiker. Aber wenn mal halt was passiert, dann ist halt auch blöd. Also, so. Aber ja, was halt immer heißt, wenn Terror passiert, oh, das ist geisteskrank. Nee, per se würde der Geisteskranke halt, keine Ahnung, im Stadtbrunnen nackt baden. Das würde der Geisteskranke machen. Nicht unbedingt ein Terroranschlag. Da muss man, ja, also anders drauf sein. Ja. Außer halt in seinem Fall, ja. In diesem Fall ist es aber sicherlich zu erwarten, dass außer dem Sprecher von der AfD hier niemand darauf eingegangen ist. Bei den anderen ist es halt Rechtsterrorismus und Rassismus und so weiter und so fort. Und warum das natürlich auch noch interessant ist, ist im Zuge, im Lichte von Frau Faeser und ihrem Gastbeitrag bei diesem VVN BDA, hast du das eigentlich irgendwie mitgeschnitten, Ebel? Hast du da irgendwas mitbekommen gehabt von Frau Faeser und diesen Vereinigungen der Verfolgten des Nationalsozialismus, Bund der Antifaschistenverein? Nee, hatte ich leider nicht auf dem Schirm. Okay, dann erzähle ich es dir nochmal schnell. Also diese Frau Faeser, die hatte wohl Drohbriefe bekommen im Zuge von diesem NSU 2.0. Und da geht jetzt wohl auch irgendwie eine Gerichtsverhandlung los mit diesem Typen, den sie da irgendwie ausgemacht haben, der das verschickt haben soll. Und es gibt diese Vereinigung, von der ich gerade gesprochen habe, und die gibt es irgendwie schon eine ganze Weile. Und da sagt halt der Verfassungsschutz, dass die Chefs davon halt irgendwelche Kommunisten waren, die halt ja linksextrem, total linksextrem sind. Und es gab da auch mal einen Unvereinbarkeitsbeschluss mit der SPD, mit diesem Verein, weil ja diese Kommunisten Leute, deren Definition von Faschismus halt eben alles auch beinhaltet, was halt nicht Kommunismus ist. Und dann halt eben auch die Sozialdemokratie, die dann halt die Leute von der Revolution abhält, dadurch, dass man irgendwie versucht, auf demokratischen Wege irgendwie da Frieden zwischen den Klassen oder sowas herzustellen. Ja, damit der kalte Klassenkampf nicht zum warmen Klassenkampf wird und wir wieder Revolutionslager haben. Also. Ja, und deswegen haben die natürlich auch was gegen die SPD. Und das war ja damals auch so, dass die Antifa, also in der Weimarer Republik, ja auch gegen die SPD geschossen hat und die als Sozialfaschisten bezeichnet haben. Und da gab es ja halt ganz lange einen Unvereinbarkeitsbeschluss. Frau Faeser ist ja von der SPD, unsere neue Innenministerin. Und den Unvereinbarkeitsbeschluss haben sie aber aus irgendwelchen Gründen halt im Jahr 2010 haben sie den weggemacht, und diese VVN BDA hat halt so ein Magazin, das nennt sich Antifa, und die Frau Faeser hat für dieses Antifa-Magazin halt über ihre Drohbriefe da was schreiben dürfen, und das ist auch noch nicht lange her. Und ja, also dieses VVN BDA wird auch in manchen Bundesländern vom Verfassungsschutz halt beobachtet als linksextreme Organisation. Natürlich sind die Leute dann der Meinung, Warte, und das ist die Nancy, also ja, die Ministerin. Innenministerin, Nein, ach komm, ich geb. Oh, ihr seid doch blödsinnig. Ihr dürft schon alle ein bisschen irgendwelche verrückte Leute als eure Sekretäre einstellen. Okay, da kann ich nur wegsehen, aber doch nicht selber so einen Blödsinn machen. Man nennt sie. Und dieser VVN BDA, den gibt es halt schon eine ganze Weile, der stand auch eine Zeit lang auf der Gehaltsliste von der DDR. Also die haben da Geld reingepackt Ja, in voll diesen gut. Laden. Und jetzt ist es aber halt eben von aller Sünde reingewaschen, weil es ja Antifaschismus ist. Und Antifaschismus ist ja gut. Und deswegen, ja, ist das halt gut. Und das einzige Problem ist halt der Rechtsextremismus. Und das hören wir dann auch gleich noch. Ja. Aber vor allem auch, dass die Nancy über die Drohbriefe schreibt. Ich habe von unzähligen Journalisten gesagt bekommen, dass man Drohbriefe nicht veröffentlicht, weil sonst Drohbriefe mehr werden, außer bei etablierten Politikern oder bei irgendwelchen hart progressiven Leuten, die politisch irgendwie ganz merkwürdig Kapital sind. rausschlagen können, ja. Da kommt es dann regelmäßig in der Presse, aber bei allen anderen eher nicht. Wo ich mir dann auch denke, so Freifahrtschein, Extrakarte gelöst, so für die anderen nicht, ich aber schon, weil Gründe. Also. Definitiv, und sie ist ja auch damit aufgefallen, dass sie ja direkt nach ihrer Ernennung immer wieder betont hat, dass das größte Problem der Rechtsextremismus ist. Und dafür gibt es natürlich bei dieser wunderbaren Nein. Ampelkoalition halt nur Applaus, ne? Also. Aber das größte Problem ist per se Salafismus. Ja, ist So. auch so. Das halten mir die Ich. Leute auch vor, aber nicht viele von den Leuten halten ihr das vor. Und ich meine, wenn man Und. da halt nichts macht, wächst einfach nur die Gruppe von Menschen, die halt hardcore radikalisiert sind. Also, ich. Ja, und parallel hatte sie ja auch noch das Problem, dass halt Sicherheitsbehörden, die ihre Migrationspläne da kritisiert haben, die halt eben auch vorgesehen haben, dass man halt großzügig irgendwie die Leute ins Land holt. Ja, das Und hatten wir ja noch nie. ja, nee. Ach Gott. Ja, aber Ewe ist doch total schlimm mit Weißrussland und so. Müssen wir doch jetzt Ja. Leute aufnehmen. Ja, das muss man immer, weil, der, guck mal, der Witz ist ja sogar, dass oftmals dieses Leute aufnehmen auch dazu führt, dass die, wo am unzufriedensten sind, die sagen, das hier ist alles so blöd und das gefällt mir sowas von gar nicht. Ich will sogar weg. Ich gehe sogar in ein anderes Land dafür. Wenn genau diese Leute zu oft migrieren, hast du innerhalb der Gesellschaft keinen Druck, keine Spannung, die sich aufbauen auf die Regierung, die vor Ort im Land scheiße ist. So, das bedeutet, du kannst zwar dann Leute aus diesen Ländern holen, ja, aber das bedeutet halt auch, dass es einfach weniger Reformbestrebungen in die Richtung gibt, dass dieses Land einfach gut zum Leben ist, wo ich mir dann auch denke, so, ja, ich meine, okay, wir haben keine so eine hohe Reproduktionsrate, wir kriegen dann kostenlos Menschen dazu. Wie produktiv sich die dann einbringen, lassen wir mal nochmal komplett offen. Aber okay, wir bekommen jetzt sozusagen kostenlos unsere Nettomigration, damit das Land auf derselben Höhe bleibt. Aber tatsächlich schadet es halt dem Herkunftsland halt auch ziemlich massiv, weil einfach dieser Druck nicht mehr aufgebaut wird. Weil, ja, du kannst entweder gehen oder halt laut deine Meinung kundmachen. Und dieses, ja, aber Diktatur und so, ja, nee, wir haben genügend Anleitungen und Spielregeln geschrieben unter Diktaturen, wie man auch Zivilprotest innerhalb einer Diktatur machen kann, wo das auch schon relativ erfolgreich war. Ich meine, Otpor, da schreit dann jeder, oh, das war ein CIA-Plot oder sowas, aber Otpor hat halt mit Protest als Protestbewegung extrem Erfolg gehabt, halt einfach Diktatoren zu außen. Also, Kannst du und das machen nochmal ein sie heute bisschen immer noch. genauer erklären, was das ist? Otpor, das war auch vom Balkan eine zivile Protestbewegung, die halt zivilen Widerstand sozusagen, die machen dann so lustige Aktionen wie irgendwie Seifenblasen irgendwie vorm Parlament blasen und dann kommt halt irgendwie der Polizist her und sagt, sie dürfen ja keine Seifenblasen machen, das macht man dann Foto, das geht in der Presse rum. Oder halt wird halt rumverteilt und dann tust du halt durch so ein bisschen Schabernack sozusagen den Staat provozieren und damit dann halt zu einer Krise führen. Und sobald halt irgendwie die Jugendlichen das so als Scoring-Wettbewerb, so als ich bin cool, ich ärgere den Staat ein bisschen mitbekommen, und den ganzen Jugendlichen überall Blödsinn machen und die Polizei die ganze Zeit sich um Blödsinn kümmern muss, ist plötzlich der Druck auf den Staat relativ hoch. Und du brauchst sozusagen auch, um den Diktator über den Haufen zu werfen, brauchst du gar nicht mal so viel wie einfach nur ein kleiner Prozentsatz der Bevölkerung, die einfach sagt, nein, das wären so 3,5%. Das reicht. Also 3,5% musst du finden, die sagen, ich habe keinen Bock. Wenn das dann nur noch 3 sind oder 2,5, weil der Rest migriert, ja, hast du halt für immer deine gute Diktatur, die nie zusammenfällt, weil halt der Druck einfach nicht da ist. Und Otpor, da gibt es genug Anleitung. Kann ich vielleicht danach in die Quellen packen, das Buch, mir fällt gerade nur der Titel nicht ein. The Right of the Most Resistance, ne, The Way of the Most Resistance, so irgendwie heißt das Buch. 100 verschiedene Zivil-Protestaktionen zusammengefasst und Taktiken erklärt, wie man halt einen Staat über den Haufen werfen kann. Könnte man auch in Deutschland machen. Hätte man vielleicht 2016 mal machen sollen oder irgendwann anders oder jetzt oder nicht, keine Ahnung, Über den Haufen Finanzkrise. werfen, ja. Nicht über den Haufen werfen, aber halt der aktiven Demokratie zuführen. Ja, auf jeden Fall von diesen Reden hier. Das erste ist der Herr Nuripur, den will ich jetzt nicht vorspielen. Das ist ja einer von den neuen Chefs von den Grünen. Ey, wer hat das mitbekommen? Ich habe es ein bisschen im Kopf gehabt, aber nicht so ganz wirklich. Also bei Ja, mir ist Poli. jedenfalls ist ja dann so ein Clip von ihm aufgetaucht, hat man es auch bei den Weltraumaffen angeschaut, wo er da im Bundestag meinte, dass doch die Teile von der Scharia, die mit dem Grundgesetz vereinbar sein sollten, dass die doch dann in Ordnung sind. Und ja, hier war ich dann ein bisschen überrascht, dass er nicht die Teile vom Rechtsextremismus, die mit dem Grundgesetz vereinbar sind, fördern will, aber will er wohl nicht. Will er das nicht? So Nee, einer aber. keine Ahnung. Das ist alles furchtbar. Ja, und wollte ich mal mit der Frau von der CDU beginnen, bevor wir zur Innenministerin kommen. Ja, machen wir das. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Hanau liegt nur wenige Autominuten von meinem Wahlkreis entfernt. Vor 2 Jahren wurden dort 9 Menschen aufgrund ihrer vermeintlichen Herkunft ermordet. Die Tat, sie war eindeutig Rechtsterrorismus und klar rassistisch motiviert. Heute sind unsere Gedanken vor allen Dingen bei den Familien der Opfer. Und Ihnen rufe ich zu, wir stehen weiterhin an Ihrer Seite und der Hass darf in Deutschland niemals siegen. Der politische Auftrag für uns ist klar. Jeder Mensch soll sich in Deutschland sicher fühlen können. Egal, welche Herkunft man hat, ob man politische Verantwortung trägt oder einfach nur eine Synagoge, einen Weihnachtsmarkt oder die Domplatte in Köln besuchen möchte. Und um diese Sicherheit zu gewährleisten, brauchen unsere Behörden auch moderne Befugnisse, um zum Beispiel Hass in seinen digitalen Resonanzräumen wirksam bekämpfen zu können. Ideen, wie unsere Behörden hier besser werden können, habe ich weder im Koalitionsvertrag gefunden, der Ampel, noch heute im Innenausschuss im Bericht. Ich finde es total klasse, dass wir einen Lone Wolf Terrorist haben, der notorisch schwer zu fassen ist, auch nicht über irgendwelche Hasskommentare Ja, und eben, das wo ist der aber halt. Zusammenhang, ne? Hallo, Mammon. Hi, Mann. Nee, aber ich finde es spannend, dass wir halt einen Lone Wolf haben, der halt einfach in der Regel einfach durchs Sicherheitsnetz halt durchschlüpft, egal wie eng du es machst. Und der halt auch nicht von einem Hasskommentar irgendwo erfasst werden wird. Also wo ich mir auch wieder denke, ja, jetzt tun wir dann irgendwelche Kommentare wieder verstärkt löschen und wie soll das helfen? Also das Ding ist, ich habe da schon wirklich sehr lange dran gegoogelt. Ich will diesen Punkt wirklich verstehen, aber diese Fachinformation, wie das miteinander zusammenhängt, die gibt es nicht. Ich finde die nicht. Gib mir die Studie, zeig mir das. Ich würde das gerne sehen, aber Im da Gegenteil, es gibt sind doch es. eher Studien, die das versucht haben und dann das Gegenteil entweder gefunden oder nicht, so dass sie das nicht Genau. so belegen konnten, ne? Eigentlich Genau. mit den Spielern. Ja. Also. Ja, es ist halt diese sehr einfache Sichtweise, so nach dem Motto, Leute haben irgendwelche, ja, Leute regen sich über irgendwelche Leute auf und Ich hatte das Verbrechen auch schon mal irgendwo, passieren. dass sie das von irgendeinem Philosophen oder so haben, der das auch mal irgendwo aufgeschrieben hat, aber das ist natürlich nicht. Das ist natürlich kein Beweis von Wahrheit oder so. Ja. Vorliegend Holz. Der Bundesinnenministerin vernommen. Befugnisse sollen stattdessen eingeschränkt und zusammengestrichen werden. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, was wir brauchen, ist ein gesellschaftlicher Zusammenhalt. Neben allem Staatlichen ist das Gesellschaftliche unglaublich wichtig, denn die Wehrhaftigkeit unserer streitbaren Demokratie, sie fängt bei jedem Einzelnen an, indem man Hass und Hetze im Netz, auf der Arbeit oder wo auch immer man ihn vorfindet, ganz klar widerspricht. Denn, liebe Kolleginnen und Kollegen, aus Gedanken werden Worte und manchmal werden aus Worten leider auch Taten. Und es Die Gedanken sind gefährlich, keiner kann sie erraten. Aber Rechtsextremismus in meinem Garten, Irgendwie so. Sollte ein guter politischer Konsens unter den demokratischen Parteien herrschen, dass es keinen guten Extremismus gibt. Und wir sollten jede Form von Extremismus entschieden ablehnen und das auch immer wieder gemeinsam betonen. Ja, aber das, der was frühere Sie macht, Bundesinnenminister, das, was Sie macht, ist ja, Sicherheitsextremismus. Ich, keine Ahnung, es ist eine extremistische Position, die nicht irgendwo in der Wahrheit oder in der Realität irgendwie wissenschaftlich belegbar ist. Und das ist für mich eine extreme Position, weil die halt auch die demokratischen Grundfeste halt angreift von, ich darf halt mal meine Meinung sagen, so ein ja, Stück es weit. Ist nicht wissenschaftlich belegbar, aber es ist halt nach deren anekdotischer Evidenz, es ist halt belegbar. Insofern, dass sie ja, das ist ja schon die Tiefe der Analyse, dass sie halt sagen, Dinge sind passiert und die Leute müssen sich aber sicher fühlen und die Worte führen zu Taten, die Gedanken führen zu Taten, alles führt zu Taten. Und da wundert mich halt auch, dass die Leute nie weit genug denken, um da mal zu verstehen, dass das auch auf sie alles irgendwann trifft. So. Also diese Leute werden auch irgendwann von irgendwem den Mund verboten kriegen, wenn es ihnen wichtig ist. Und gesagt kriegen, ja, hier, aber das führt jetzt zu Taten und das ist jetzt zu gefährlich oder was weiß ich nicht was. Weil dieses ganze Ding, diese ganzen rutschigen Abhänge, die die Leute da aufbauen, und das haben sie ja schon mehrfach ausformuliert, dass für sie so Sachen wie Freiheit. Freiheit bedeutet, du kannst dich für Faschismus entscheiden. Mit anderen Worten, Freiheit ist Faschismus. So. Ne, und alles was nicht Kommunismus ist, ist sowieso Faschismus. Und dementsprechend ist auch alles, was die Leute vom guten Kommunismus und von der Revolution abhält und so weiter und so fort, ist auch alles Faschismus. Und Antifaschismus, der Kampf gegen das alles. Ne? Und das ist ja diese Position, die die haben mit Marcuse und diesem ganzen Kram. Ihre schöne repressive Toleranz. Und das ja, genau. Verstehen so Leute halt nicht. Aber das wird denen irgendwann schon noch einfallen, aber dann wird es halt zu spät sein, ist das Problem. Ja, ich sag mal, von der zeitlichen Abfolge war es doch, also müsste man ja jetzt im Prinzip sagen, ja, dass was auch dann sagen? Wollte. Wenn das, ich sag mal, wenn man das so sagen würde, ja, was ich jetzt nicht unlogisch finde, dann müsste man natürlich auch die Plattformen mit einbeziehen, Twitter, Facebook, tralala, weil das dann auch mit denen passiert wäre. Früher haben sich die Leute zwar auch in Foren unterhalten, aber eben nicht so geballt immer auf einzelnen Plattformen. Also. Aber das ersetzt ja keine Analyse, wo das wirklich herkommt oder so. Mr. Horst Seehofer, er hat bereits 2019 dem Rechtsextremismus den Krieg erklärt. Die Innenministerkonferenz hat in der letzten Wahlperiode Beschlüsse gefasst. Ein Kabinettsausschuss hat 89 Maßnahmen gegen Rassismus auf den Weg gebracht. Die Sicherheitsbehörden wurden personell und strukturell massiv gestärkt. Ja, mit anderen Worten, wenn wir jetzt immer noch Rechtsextremismus haben, wessen Schuld ist es dann? Ach, wir tun immer noch nicht genug. Ach so. Ja, gute Frage, ja. Ja, oder das sind irgendwelche Kommentare im Internet, die sind dann schuld, ja. Wir haben das Waffenrecht verschärft und das NetzDG. Wir haben eine Zentralstelle beim BKA zur Strafverfolgung von Hass im Netz geschaffen. Das BKA hat sein System zur Überwachung der islamistischen Gefährder auf Rechtsextremisten übertragen. Und es laufen Strukturermittlungsverfahren, die wir auch gerade im parlamentarischen Kontrollgremium vorangetrieben haben, gemeinsam, und die viel Licht ins Dunkel bringen. Der Blick der Behörden hat sich zur Aufdeckung von Netzwerken und Kennverhältnissen stark verändert und verbessert. Der Verfassungsschutz hat eine neue Abteilung, die Extremismus im öffentlichen Dienst beobachtet. Und wir, das Parlament, haben 1 Milliarde Euro zusätzlich für Präventionsprogramme bereitgestellt. Das sind nur einige Beispiele. Und in den Präventionsprogrammen tut ihr regelmäßig Extremisten mitfördern. Und es ist bisher so, dass egal in welchem Staat man das macht, diese ganze Demokratie positiv, bla bla bla bla, sei ob vom Staat, dass er recht hat, dass das alles so einen Sinn macht, diese Programme, ob das in Dänemark, in Schweden, in Norwegen, in UK oder in Deutschland ist, jedes Mal passiert es, dass man aus Versehen irgendeinen Extremistenverein mitfinanziert und random mal 100.000 irgendwem hinschubst, der eigentlich ein Verfassungsfeind ist. Und das ist in Deutschland auch der Fall gewesen. Ja, das ist in Deutschland vor allen Dingen Alltag, würde ich mal sagen. Also wir haben morgen dann wieder, da spare ich euch heute mal, die neue Broschüre über Gaming von der Amadeo-Antonio-Stiftung mit den üblichen Verdächtigen, wo natürlich auch wieder der übliche Schmarrn drin steht. Frau Kracher ist auch mit von der Partie. Das ist ja diese Dame, die sich bei Twitter früher als marxistische Feministin selber bezeichnet hat. Jetzt nennt sie sich materialistische Feministin, was natürlich sehr dasselbe gut ist. Und das ist offen, ne? Das ist nicht irgendwie verdeckt oder so. Und dass der Rainer Siegel ist auch ein alter Bekannter von uns, schon aus GEMAG-Zeiten noch, da aus Österreich, so ein Herr, der schreibt da einen Artikel über Call of Duty, Cold War und diesen Trailer, wo sie den Yuri Bezmenov drin hatten. Und natürlich stellt das so dar, dass es halt ganz gefährliche rechte Verschwörungstheorie alles ist. Und das in so einem Pamphlet. Aber halt belegbar so mit Archiven aus der Sowjetunion. Ja. Also, ja, und vor allen Dingen die Sachen, die er da beschreibt hat mit den Active Measures, das Wort, was er da nennt, das ist ja genau das, was der KGB betrieben hat. Die haben das ja so genannt, genau, ihre Desinformationskampagnen. Also selbst wenn da jetzt Sachen auch nicht dran stimmen würden, dann ist es auf jeden Fall nicht so, dass es alles nicht, dass es alles irgendwie gelogen wäre oder so, Verschwörungstheorie, sondern es ist ja belegt. Also, dass sie das vorhatten. Man kann sich drüber streiten, wie gut sowas funktioniert. Ja, da kann man sich sicherlich drüber streiten, aber dass sie das vorgehabt haben und so praktiziert haben, da kann man sich nicht drüber streiten. Das ist eine historische Tatsache. Ja, und das Geile ist aber auch, dass halt die Andrea Lindholz im Grunde eine hart linke Politik vertritt, als Frau von der CDU, wo ich mir dann auch wieder denke, ja, Konservatismus ist Progressivismus mit Tempolimit. Naja, also, ich meine, wir müssen die Daumenschrauben an. Das ist, bei denen ist es ja so, ja, ich sehe hier ein Sicherheitsproblem, lass mal Sicherheitsbehörden aufstocken. Und im Endeffekt, ja, was sind das aber für Sicherheitsbehörden? Welche, die wir dann ideologisch auf unserer Linie haben wollen, aber. Und ja, und die dann aufpassen sollen, dass die Leute keine falschen Gedanken haben, was wir ja gerade gehört haben, was ja die Wurzel ein Übels ist, die falschen Gedanken. Oder müssen wir ein bisschen in allen Gesellschaftsbereichen die falschen Gedanken dann irgendwie ändern? Ja. Ja, und ich meine, dass diese, um nochmal auf diese Broschüre zurückzukommen, da drin ist auch noch ein Beitrag von diesem Viet Hong, heißt der, nicht Viet Cong, aber so ähnlich auf jeden Fall. Aber ich meine auch das wieder. Hier Kulturrevolution ist so oft schon passiert in der Geschichte in diesen kommunistischen Ländern. Und dann erzählt mir noch nichts von wegen Verschwörungstheorie. Ja. Und da in Vietnam, wo der Herr ja wahrscheinlich herstammt, von der Amadeo-Antonio-Stiftung, dieser Viet Hong, da ist es auch passiert mit ganz heftigen Sachen. Man muss da vielleicht mal irgendwie seine Eltern oder Großeltern mal fragen, wie das so war. Weil, also, wenn das so ein bisschen so ist wie die Erfahrung, die die Eltern von dem Andy Ngo da gemacht haben, von dem Journalisten, dann ist es heftiges Zeug, so, ne? Was sie da mit den Leuten gemacht haben in dieser Kulturrevolution. Und ja, das jetzt, ist haben alles, wir, jetzt haben wir eine Ampelkoalition, die irgendwie einen wirtschaftlichen Sprung nach vorne machen will mit irgendwelchen Umweltkram. Und halt auch, ne, in allen Gesellschaftsbereichen irgendwie muss sich was ändern. So. Die Privilegien und so weiter und so fort. Also sagen wir mal, wenn sie mit ihren ganzen komischen Theorien und so, wenn sie dann nicht am Ende eine Vorstellung hätten davon, von wie das insgesamt dann auch gut funktioniert oder so, dann würde ich sagen, kann man nicht mal drüber reden. Die meinen, dass das natürlich bei denen dann alles wieder anders ist. Ja, sehe ich nicht unbedingt so, weil die ganzen Gegenargumente, da können sie auch nicht vernünftig darauf reagieren, wenn die Theorie dann mal dazu ja, doch, klar können sie darauf reagieren, insofern, dass sie sagen, es ist alles eine Verschwörung und es ist alles. Ja, indem sie die Ohren zuhalten und lalala machen. Ja, eben. So in der Art, ne? Weil wir wollen ja nur Fortschritt und Gerechtigkeit und so weiter und so fort. Das sehen diese Leute halt nicht, dass das früher bei diesen Leuten halt genauso war. Die wollten auch Gerechtigkeit und Fortschritt. Dann ist es eben ein Problem. Wenn es dann jemand sich zeigt, dass es gar nicht gerecht ist, sondern eher ungerecht oder so. Ja, dann wird das zu spät auch sein halt, wenn sie das merken. Das ist, ja, möglicherweise, ne? Ja, wenn die das merken, sowieso. Das kann ich Ihnen ja auch direkt sagen. Das ist ja das Problem. Das ist ja auch dieser Spruch vom, nicht, ne? Ist ja auch der Spruch vom Juri, dass es dann zu spät sein wird, wenn sie das merken, was diese schönen Ideen von sozialer Gerechtigkeit, das ist ja auch das Wort, was er benutzt, soziale Gerechtigkeit, sogar. Und das ist ja auch das, was sie heute auch alle im Mund führen. Vor allem soziale Gerechtigkeit ist halt wirklich so auf dem Level von so einem Hütchenspielertrick. So, und das ist halt irgendwie so, halt im Bundestag. Ich weiß nicht. Ich keine Ahnung. Ja, und nicht nur da, ist ja auch schon in alle Bereiche vorgedrungen. Ne? Also mittlerweile kannst du ja nicht mehr einen Satz sprechen, in dem irgendwas ein Personalwort drin vorkommt, ohne dich irgendwie zu outen, als entweder linksprogressiv oder ich sag mal, sich nicht dumm stellend, was die deutsche Sprache und ihre Verwendung angeht. Und das ist ja auch ziemlich heftig. Man kann halt eben kaum noch irgendwie eine Aussage treffen, die nicht irgendwie einer politischen Positionierung gleichkommt. Und das scheint irgendwie niemand problematisch zu sehen von diesen Leuten. Schon gar nicht halt. Und was ich halt am wenigsten verstehe, ist, dass es halt auch beim Liberalen halt nicht ankommt. Ja, ja. Also. Ja, ich sehe da schon richtig so einen Wegbeißreflex, ja, tatsächlich. Also ist, alles Mögliche, was an den Theorien dann irgendwie kratzen könnte, auch sofort weggebissen wird eben. Ne? Ja, die ideologische Hegemonie, die angestrebt wird, die wird hart verteidigt. Ja, aber ist doch nur eine Verschwörungstheorie. Ja, und das Fazit von Herrn Siegel ist übrigens, dass man sich am besten gar nicht weiter damit beschäftigt, sondern du nicht hingucken. Nee, schau sie dir an. Wie weit steht an der Scheune, oder? Das ist einfach die Leute hier provozieren, wo wir gar nicht drauf eingehen. Ja, genau. Schauen Sie es sich ja nicht näher an, gucken Sie ja nicht darauf, was wir tun. Und das ist halt wortwörtlich. Also das ist ein Magazin, wo sich darüber aufgeregt wird, dass Leute Kulturmarxismus sagen, in dem wortwörtlich Kulturmarxismus passiert. Wo dieser Viet-Hong da Black Lives Matter irgendwie als Beispiel denn für soziales Engagement von Computerspieleentwicklern, dass sie irgendwie Geld an Black Lives Matter geben, was ja auch eine Organisation ist, die von Leuten geführt wird, die sich selbst als geschulte Marxisten bezeichnen. Und ihr Buch hier, die Connors, die da ihr Buch mit Maus rotem Buch vergleicht. Oder jemand das verglichen hat, sich darüber freut bei diesem Vergleich in diesem einen Clip, der irgendwie mal viral gegangen ist und sich dann, ja, also ich meine, ne, das ist also wortwörtlich eine marxistische Organisation. Vielleicht jetzt nicht bei jedem, der dann denen sympathisiert natürlich. Da gibt es genug Leute, die es halt nicht wissen. Und einfach nur denken, naja, es ist halt für schwarze Leute und ich will ja nicht, dass es denen irgendwie schlecht geht oder so, was ja auch nachvollziehbar ist, aber da wird es halt wieder instrumentalisiert. Ne? Und das ist ja fast noch das Schlimmste an dieser ganzen Sache, dass man sich ständig immer die Empathie der Leute instrumentalisiert, so gut es nur geht. Und das riecht mich auch an diesen ganzen Diskussionen hier im Bundestag und so auf über Hanau und diese Geschichten. Es muss alles instrumentalisiert werden, ne, für unsere Zwecke. Und das muss alles jetzt herhalten als Beweis dafür, was hier da und dort irgendwie ist und so. Ne? Und auf der anderen Seite, da merkt man es dann aber halt. Also wenn irgendwelche anderen Leute irgendwie von früh bis spät ankommen und mit der Kölner Domplatte und so ein Zeug oder irgendwelchen Weihnachtsmärkten, dann merkt ihr das doch auch. Dann merkt ihr doch auch, dass das nicht okay ist, da ständig irgendwie immer drauf rumzureiten und dann irgendwie so nach dem Motto, und das ist jetzt der Grund, warum wir irgendwie unsere Gesellschaft in die eine oder die andere Richtung irgendwie leiten müssen, ohne Rücksicht auf Verluste oder so. Das ist doch auch zu kritisieren, das kritisiert er doch auch. Aber bei dieser Sache, da ist es plötzlich alles okay und kann gar nicht weit genug gehen, die Gedanken, so, da geht's schon los. Also, ja, es ist echt zum Haare raufen. Aber ich mach mal weiter. Und ja, es ist Fakt. Der Rechtsextremismus ist eine zentrale Bedrohung für die Sicherheit in Deutschland. Und wir haben diesen Kampf in den vergangenen Jahren auf breiter Front aufgenommen. Das hat gerade auch Horst Seehofer mit vorangetrieben. Und er war oft bei uns im Innenausschuss, liebe Frau Faeser. Und ich habe heute vernommen, dass auch Sie den Austausch mit dem Ausschuss suchen werden. Und der Kampf gegen Rechtsextremismus, er darf nicht mit ideologischen Scheuklappen geführt werden, aber Sie haben uns bei Ihrem Kampf dann auch an Ihrer Seite. Ja, also das Zeug, was sie da gerade alles erzählt hat, das identifiziert sie jetzt nicht als ideologische Scheuklappen. Und es fing ja schon mit der Einordnung von dieser Tat überhaupt an. Die ist aus meiner Sicht ja schon mit ideologischen Scheuklappen. Dass sich alle Leute darüber aufregen und das irgendwie als Charakter zeigendes Indiz irgendwie voraussetzen, dass man das jetzt als Rechtsextremismus und Rassismus bezeichnet. Weil er sich ja da Leute rausgesucht hat, was er getan hat, aber sobald ich das verstanden habe, war das ja irgendwie, um Aufmerksamkeit zu erzeugen dafür, dass er sich die Leute so rausgesucht hat, die als Migranten irgendwie. Und nicht, weil er jetzt wirklich irgendwie was gegen die Leute hat oder so. Aber ja, dass der Typ vornehmlich auf jeden Fall verrückt war, Ja, ich dass. finde auch krass, dass bei dem Thema mal wieder so gezeigt wird, wie sie alle zusammenstehen, sozusagen. Einerseits einigermaßen nachvollziehbar, aber eben so eine Allparteienkoalition mal wieder Ja, da aufgemacht. aus meiner Sicht liegt das, glaube ich, auch daran, dass sie halt schon direkt so ein, also, weil wenn du das anders sagst, dann bist du halt direkt so ein Maaßen, ne? Also dann musst du Ja, dich halt wieder, dann ja, bist du halt der Irre, der sich rechtfertigen muss, obwohl du im Prinzip das sagst, was offensichtlich der Fall ist, ne? Ja, nur, es ist nicht alles Faschismus, was nicht Antifaschismus ist. Ja, Und das das ist aber genau die auch. Masche, die da geschoben Ja, wird, ne? eben. Ja, da kommen wir gleich bei Professor noch zu. Ich habe es schon im Januar gesagt. Gewalttäter der Antifa sind keine Hilfe im Kampf gegen Rechtsextremismus. Und ich muss heute auch mit Blick auf die neue Bundesinnenministerin ergänzen, auch die Autorenschaft für eine linksextremistisch beeinflusste Vereinigung ist ein No-Go. Es gibt verschiedene. Wie sie sich da alle aufregen, ne? Das ist total schlimm. Da muss man sich jetzt drüber aufregen. Super geil, ne? Das ist total gesund, was wir hier machen in diesem Land. Also, ich habe da überhaupt gar keine Sorgen. Verschiedene Möglichkeiten, um Gastbeiträge zu transportieren. Das war eine denkbar schlechte Wahl. Und es geht nicht um Rollen, die wir spielen. Es geht nicht um Rollen, die man als Innenministerin spielt, wie man in der Bild am Sonntag lesen konnte. Es geht um das richtige Gespür für rechtsstaatliche Prinzipien. Und mit einem Artikel für eine Vereinigung, für die sich der Verfassungsschutz nicht nur in Bayern interessiert, setzt man sich in jeder politischen Rolle dem Vorwurf aus, am linken Rand zu fischen. Und das schadet dem eigentlichen Anliegen, das schadet dem berechtigten Anliegen, denn der rechtsstaatliche Kampf gegen den gravierenden Rechtsextremismus, er kann Frau nur Kollegin, kommen Sie zum Schluss, gewonnen bitte. werden, wenn er mit aller Entschlossenheit, mit konkreten Befugnissen und frei Nein, von das linker geht gar nicht. Bei Ideologie aktuell schon geführt geht das gar wird. nicht. Vielen Dank. Gibt's denn einmal reinzurufen? Verstehe ich gar nicht. Naja, sie hat gesagt, kein Linksextremismus, das ist doch schlimm. Muss man auch So. sofort rumbrüllen. Ja, solche Debatten lese ich ganz gerne mal nach, noch die schriftliche Version, und guck mal, was sie so reingerufen haben. Das ist manchmal ganz interessant. Verstehen tun wir das ja nicht besonders gut. Nancy! Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, Frau Kollegin Lindholz, Sie haben hier von richtigem Gespür gesprochen. Sie sollten endlich dazu übergehen, wenn es um eine Form des Extremismus geht, nicht immer reflexartig den anderen hervorholen. Und das ausgerechnet. Ja, und das ist die Frechheit überhaupt, weil das ist ja genau das, was Mamon gerade schon angesprochen hat. Das ist ja überhaupt euer Lebenselixier, das ist ja das, wovon ihr lebt. Dieses Ding, dass ihr die ganze Zeit sagt, ja, das ist aber Antifaschismus. Das ist aber Antifaschismus. In anderen Worten, was wir hier machen, das ist ja so, da gibt es vielleicht irgendwelche Ausläufer oder so, die kritikfähig sind, aber am Ende des Tages ist es ja immer noch Antifaschismus. Und das ist ja wohl ein Selbstzweck und das ist ja wohl der höchste Wert, den wir hier haben. Und deswegen ist ja alles, weil jede Kritik eigentlich erhaben im Endeffekt. Das ist doch genau das, was ihr die ganze Zeit macht. Das ist doch alles, was ihr könnt. Ja, beschwer dich nicht bei mir, Rechtsextremismus ist halt das größte Problem und das ist halt Antifaschismus. So. Also. Ja, da fällt aber auch ziemlich viel eben hinten rüber, ne, bei diesem Versuch, das auszumerzen. Eben zum Beispiel normale Leute, die was einigermaßen Normales im Internet posten oder so, ne, die dann gelöscht werden und so weiter, sich ärgern. Da irgendwelche Rechtsstreite dann deswegen passieren und so weiter. Ne. Also, das ist auch nicht ganz alles ganz astrein. Das sieht man ja auch an solchen Momenten und an solchen Ecken. Ja, aber ich meine jetzt konkret zu dem, was sie jetzt gerade gesagt hat, ist es doch genau das Ding. Die beschwert sich jetzt darüber, dass da von dem einen aufs andere gegangen wird. Dabei ist es doch genau das, was ihr die ganze Zeit macht. Das ist doch das, wovon ihr lebt. Mhm. Anders geht es doch gar nicht. Geht's auch nicht. Also. In dieser Debatte anlässlich des zweiten Jahrestages von Hanau fand ich mehr als unangemessen. Die ist aber auch so ein Mannsweil. Ja. Darf man das so sagen heutzutage? Obwohl ich es unangemessen finde, sage ich den einen Satz noch. Wenn Sie mit mir hier über eine klare Abgrenzung zum Linksextremismus reden, werde ich auch dazu reden und ganz klar mich dort gegen Linksextremismus stellen und nicht reflexartig nach rechts gucken. Na, das war nicht so glaubwürdig. Ja, am nächsten Tag, da kommen wir auch gleich noch zu, da hätte sie diese Chance gehabt, aber aus privaten Gründen war sie da nicht anwesend. Oh Mensch. Vielleicht lernen Sie davon auch was für Ihre Äußerungen gegenüber diesen Phänomenen. Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir werden Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz, Said Nezar Hashemi, Mercedes Kirpertsch, Hamza Kurtovic, Willi Violorel Paun, Fatih Saracoglu, Ferhat Unvar und Kaloyan Velkov nie vergessen. Sie fehlen. Also den Namen Sie alle hatten viel vor in ihrem Leben. Für sie alle war Hanau ihr Zuhause. Sie wurden mit entsetzlicher Brutalität ermordet. Viele Familien haben das Schlimmste passiert, was ihnen passieren kann. Sie haben ihre Kinder verloren. Der rassistische Terroranschlag in Hanau hat unser ganzes Land zutiefst erschüttert. Der 19. Februar 2020 bleibt ein tiefer Einschnitt für unser Land. In dieser Woche gedenken wir der Opfer. Und heute haben wir im Kabinett beschlossen, ab diesem Jahr ist der 11. März der nationale Gedenktag für Opfer terroristischer Gewalt. Wir wollen, dass das Schicksal der Opfer und ihrer Angehörigen uns alle in Staat und Gesellschaft bewusster wird. Wir wollen, dass die Stimmen der Opfer gehört werden und ihre Perspektive zählt. Wir wollen die Familien der Opfer mit mehr Empathie und mit mehr Sensibilität unterstützen in allen staatlichen Ebenen. Boah, ein Gedenktag, ne, wenn es weiter nichts ist. Meine Damen und Herren, viele Menschen in Hanau kannten die Ermordeten. Der Täter kannte seine Opfer nicht. Und doch wollte er genau sie treffen. Er ermordete 9 Menschen, weil sie eine Einwanderungsgeschichte haben. In seinem mörderischen Rassismus, seinem fanatischen Hass und Verschwörungsdenken erklärte er sie zu Fremden. Das waren sie aber nicht. Sie waren Teil unserer Gesellschaft. Daran dürfen wir als Staat nicht den geringsten Zweifel lassen. Ich meine, der Typ hatte in seinem Manifest wortwörtlich geschrieben, dass der Geheimdienst Gedanken aktiv in sein Gehirn eindringen lässt. Ich keine Ahnung. Ich kann das nicht ganz so ernst nehmen, weil ich habe das Ding gelesen. So. Also, weiß ich nicht. Ja, und was mir zu dieser Sache halt direkt einfällt, ist ja diesen Teil dieser Gesellschaft. Genau. In Deutschland sind die Leute Teil dieser Gesellschaft. Und wie ist es bei diesen Ländern, wo diese Ideologie, diese Linksextreme ist? Ne, in China sind da die Muslime auch Teil der Gesellschaft oder kommen die ins Lager? Weil man da alle gleich haben muss. Ne, in der Gesellschaft, wo die alle gleich sind. Wo man die dann alle umerziehen muss, wo sie dann politische Parolen lernen können von früh bis spät. Und keine falschen Gedanken haben, was wir ja gerade auch schon gehört haben. Das Wobei die auch zum Teil gezwungen werden, Alkohol zu trinken. Also die müssen nicht nur Parolen lernen. Also wortwörtlich Teil des Programms ist, was, dass sie ist eins saufen schlecht, müssen. Willst du damit sagen? Ja. Ach Mann, ja. Ja, da möchte ich auch noch mal darauf hinweisen, ne, weil diese Leute ja immer so tun, das kommt ja bei diesen ganzen Sachen raus. So, ja, der Rechtsextremismus ist das größte Problem. Hier, guck mal, das sind hier die Leute, die der Meinung sind, dass diese Leute nicht dazugehören. Und das andere ist alles in Ordnung. Linksextremismus bedeutet ja alle nur piep, piep, piep, wir haben uns alle lieb, wir halten uns in Unterschiedlichkeit an den Händen und freuen uns. Nein, das wäre Liberalismus. Das ist das, was ihr auch nicht haben wollt. Sondern ihr wollt China-Kram haben und da kommt dann genau das, was ihr hier mal den anderen unterstellt, das machen die dann nämlich auch und dann richtet euch wieder drüber auf, wenn man sagt, das ist Hufeisen und das führt alles zum Gleichen, obwohl es das immer wieder tut. Tut mir ja furchtbar leid. Das war letzte Woche zum Beispiel auch noch, war eine ganz irre Sache da von diesem hier Jakobin-Magazin. Da schreibt ja der Filmanalyse-Typ auch für. Und die hatten halt auch so einen Artikel, warum die Nazis keine Sozialisten waren. Und die Sachen, die sie dann da schreiben, sind ja, weil die ja gegen Gewerkschaften waren. Ja, die Kommunisten sind auch gegen Gewerkschaften. Bei den Kommunisten können die Leute auch nicht sagen so, ja, was der Staat hier macht, das unterstütze ich nicht weiter. Da weigere ich mich einfach mal. Das geht da auch nicht. Dann kommt da ein Panzer und rollt über die drüber. Also. Ja, und man nimmt speziell Panzer, weil wenn es Soldaten sind, dann können die Leute miteinander reden und innerhalb vom Panzer siehst du weniger vom anderen Menschen. Deswegen nimmt man bevorzugt Panzer, weil wenn du nur Truppen aufmarschieren lässt, dann haben die vielleicht noch Sympathie dafür. Also so war es zumindest in der Sowjetunion. Also das war zumindest der Gedanke in der Sowjetunion und auch in China, immer Panzer aufmarschieren lassen, damit weniger menschliche Interaktion dazwischen ist. Also. Ja, die meinten halt auch, dass die da ja dann quasi die Arbeitskraft von diesen Leuten ausbeuten. Ja, Leute, der Kommunismus hat bisher auch immer die Leute ausgebeutet. Der hat es richtig perfektioniert, die Leute auszubeuten. Ne? Schaut euch ganz Gulag-Kram da an in der Sowjetunion. Und was haben die gemacht? Irgendwelche Straßen gebaut, die keiner gefahren hat? Irgendwelche Kanäle gebaut, die viel zu niedrig, hier nicht tief genug waren? Und 2 Millionen Menschen sterben, bauen einen Kanal, der nie in Betrieb genommen wird, aus Gründen. Ja, und mit so wunderbaren, rationalen, dass die dann sagen, so ja, im Endeffekt es haben 10.000 Leute angefangen und 10.000 Leute aufgehört mit dem Kanal. Und dann wollten, dass es nichts passiert. Ja. Aber dass es nicht dieselben 10.000 Leute waren, das wird dann mal schnell unter den Tisch gekehrt. Und das sind so Sachen, da solltet ihr euch mal mit beschäftigen. Historische Tatsachen. Das Schicksal der Angehörigen der Ermordeten treibt mich sehr um. Viele habe ich kennengelernt und hatte viele persönliche Begebenheiten und Kontakte und ich werde auch am Samstag bei Ihnen sein. Deshalb sage ich auch hier ganz deutlich, der Staat schuldet den Familien der Opfer eine transparente und lückenlose Aufarbeitung aller Hintergründe dieses entsetzlichen Anschlags. Wir, der Bund und das Land Hessen, haben die Pflicht aufzuklären. Nur so haben die Angehörigen die Möglichkeit, mit dem grauenvollen Geschehen leben zu können. Und nur so kann das tief verletzte Vertrauen in unseren Staat wieder wachsen. Bei den Angehörigen, aber auch bei anderen Menschen, die immer wieder rassistische Angriffe erleben. Dieser Anschlag hatte eine Wirkung weit über. Ja, das Vertrauen in den Staat. Das ist das einzig Wichtige, oder was? Aber Vertrauen in die Gesellschaft oder so, das ist vollkommen scheißegal. Ne? Da kann man sich von früh bis spät hinstellen und sagen, hier ist alles patriarchal, ist alles rassistisch. Die Leute hassen sich hier nur und prügeln sich und nimm dich ja in Acht vor deinen Mitmenschen, weil die wollen dir Böses. So, ne? Das ist alles okay. Weil da können wir ja dann irgendwie Revolution mitmachen oder so. Über Hanau hinaus. Viele von uns können sich gar nicht vorstellen, was es bedeutet, wenn Rassismus zum Alltag gehört. 2 Jahre nach dem Anschlag sind noch viele offene Fragen offen. Der Untersuchungsausschuss im Hessischen Landtag bietet nun endlich die Chance für eine umfassende Aufarbeitung. Als hessische Landespolitikerin habe ich mich sehr dafür eingesetzt. Als Bundesinnenministerin werde ich alles dafür tun, dass auch von Seiten des Bundes transparent und umfassende Unterstützung erfolgt. Das ist eine Frage der Empathie und der Verantwortung. Und das ist mein Verständnis von einem Staat, der aus Versäumnissen und Fehlern lernt, ein Staat, der handelt und Konsequenzen zieht. Dieser Anschlag kam nicht aus dem Nichts und er geschah auch alles andere als zufällig. Die Spur des rechten Terrors zieht sich auch durch unsere jüngere Geschichte. Solingen, Mölln, Hoyerswerda, der Terror der NSU, der Anschlag am Münchner Olympia-Einkaufszentrum, aber halt mal, durch das Land und von Islamisten und so weiter. Das ist irgendwie, so viel weniger ist das auch nicht. Und bei NSU, da müsst ihr als Staat dann auch nochmal nach euren Geheimdiensten genau nachgucken und gucken, ob ihr das nicht vielleicht aus Kulanzgründen auf euch nehmen wollt. Also nur so als, weiß ich nicht. So, wenn man die ganzen Magazine, wo man sich radikalisiert, selber vom Verfassungsschutz irgendwie gegründet hat und dann da irgendwie ein Blödsinn schreibt, wie man Bomben baut und die Leute das dann lesen und dann auch machen, weiß ich jetzt nicht. So, ich bin kein Richter und kein Experte, aber den könnt ihr mit auf eure Schippe nehmen. Ja, mal ganz abgesehen davon, also da habe ich auch schon mehrfach darauf hingewiesen, die tun immer so, als wenn es sowas gibt wie so ein NSU oder so, dann muss ja alles gerechtfertigt sein. So, dann können wir einfach jetzt hier zum Handeln schreiten und es spielt auch keine Rolle. Alle anderen Überlegungen fallen jetzt hinten runter, weil das ist ja auf jeden Fall was uns bedroht und wo wir da überall beikommen können. Und diese ganzen Geschichten, Desinformationskampagne, wo ja auch solche Sachen teilweise gemacht wurden, ne? Also irgendwelche Schmierereien, Nazi-Kram oder wo sie ja auch so eine Art NSU da aufgestellt hatten im Elsass damals, die haben auch Anschläge gemacht und das haben die alles gemacht, damit hier Gesetze geändert werden, damit es hier autoritärer zugeht und die Leute halt innere Konflikte in einem Land, dass die halt übernehmen, damit man dann nach außen hin geschwächt wird. Und die Freiheit, man sich selber halt in seinen eigenen Problemen da verheddert. Das ist das Ziel von der Desinformationskampagne. Und das ist genau sowas, was man mit so einem NSU erreicht. Also dieses Ding von wegen, dass wir die ganze Zeit brüllen, so ja, jetzt ist hier wieder was passiert und das bedeutet jetzt, alle anderen Überlegungen fallen jetzt weg. Da könnt ihr auch genauso gut ein großes Transparent im Bundestag aufhalten. Hier bitte Desinformationskampagnen so anlegen, damit wir hier das machen, was ihr wollt. Ja, genau. Ne? Und vor allem macht einfach Anschläge und framet die als Rechtsterrorismus. Dann brennt hier die Hütte bei uns und wir richten uns gegen unsere Bevölkerung und wir schwächen uns dann hier gegenseitig und buttern uns runter und dann können wir morgen einmarschieren. Also, und das ist auch wieder so, die haben überhaupt gar keine Ahnung von Geschichte, von diesem Zeug. Die labern zwar die ganze Zeit von Fake News und Desinformation, weil sie es in den scheiß Nachrichten gehört haben und meinen, irgendwie der Russe macht das jetzt heute. Aber diese ganzen Sachen, was da in der Vergangenheit halt mit gemacht wurde, was überhaupt die Ziele sind, dass halt eben die Ziele genau sowas sind, halt die Gesellschaft schlecht machen, dafür sorgen, dass diese inneren Konflikte die Oberhand gewinnen. Ja, das sind genau diese Sachen. Und da macht man einfach die Arme weit und sagt, ja, hier, prima. Unser Wohlfühl-Extremismus. Vor allem, es führt ja die Freiheit ab Absurdum. Du tust da nur irgendwelche Mechanismen einsetzen, die halt der Freiheit zu widersprechen. Terroranschläge kannst du eh nicht richtig verhindern. Die passieren immer. Du kannst aber die Freiheit verhindern, durch den Versuch, Terror zu verhindern. Ja, du kannst richtigen die Freiheit Terror verhindern und dabei halt eben den Druck auf den Kessel in der Gesellschaft halt schön immer weiter erhöhen. Widersprüche machen und schön dafür sorgen, dass es halt mit Konflikten im Land ordentlich zu tun gibt, damit man sich ja nicht um andere Dinge kümmern kann. Ja, und genau davor werden die Augen verschlossen, ne? Das meinte ich auch vorhin so ein bisschen. Das Präsidenten, meinem ehemaligen Kollegen Dr. Walter Lübcke, der Terror von Halle und Hanau. Wer es vorher noch nicht verstanden oder verharmlost hat, dem muss es nach Hanau endlich klar sein. Der Rechtsextremismus ist die schlimmste Bedrohung unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Genau. Und wenn das nicht so wäre, dann müsste man es so hindrehen, damit wir da so wunderbar ankommen, wo wir hinwollen, ne, Nancy? Genau. Erklären das uns das dann von Tefe-Leuten, ne? Und deshalb hat die Bekämpfung des Rechtsextremismus unsere höchste Priorität. Wir werden alles tun, um die Menschen, die in unserem Land bedroht und angegriffen werden, besser zu schützen. Wir sind eine wehrhafte Demokratie. Wir bekämpfen die Feinde der offenen Gesellschaft. Ja, die Leute, die bedroht und angegriffen werden. Und da erinnere ich mich direkt an diese Statistiken zu den Politikern, die am meisten bedroht und angegriffen werden, die am meisten mit Abstand am meisten von der AfD kommen. So, was tut ihr denn, um die zu schützen? Macht nichts, weil Rechtsextremismus, und wir kämpfen gegen Rechtsextremismus, und das ist unser größtes Problem. Ja, verstanden. Wir bekämpfen jede Form von Extremismus mit aller Kraft. Diese Gewalt hat einen Nährboden, ein menschenfeindliches Klima, das gewaltbereite Extremisten anstachelt und im schlimmsten Fall zur Tat schreiten lässt. Ja, und da hast du jetzt auch deine Antifa-Freunde. Das ist genau das Gleiche, ne? Ja, das sind einfach schlechte Menschen, so, ne? Wir wollen hier die gute Gesellschaft und so weiter und so fort. Also dürfen wir denen keine Plattform geben, weil ihre Gedanken, ne, die führen ja dazu, dass Dinge passieren und so. Das ist genau die Logik, die Leute bringen, aber wortwörtlich. Wir halten damit ja noch nicht mal hinterm Berg, dass sie das so sehen. Also, was machen wir da jetzt? Ach, gar nichts. Ja, genau. Wir schreiben in deren komischer Zeitung und sagen, ja, das ist ja nur Antifaschismus. Ja, das machen wir. Ja, machen wir nicht. Geistige Brandstifter schüren diesen Hass bewusst. Sie liefern die mentale Munition für solche Taten. Diese Hetzer wissen, was sie tun. Sie haben Unterstützer, die Menschenhass und Rassismus auch aus unseren Parlamenten heraus verbreiten. Ich kann Ihnen sagen, wir stellen uns jeder Menschenverachtung ganz entschieden entgegen, hier und überall in unserem Land. Und ich sage auch, Sie werden sich an eine Frau mit einer klaren Haltung an der Spitze des Bundesinnenministeriums gewöhnen müssen. Sag ich doch, Mannsweib. Nee, gewinn nicht dran. Nee. Guck nicht so. Oh Mann. Ja, aber das ist das Ding, ne? Weswegen das Teflon ist. Es ist halt so, ja, ich bin ja jetzt hier meine Frau und deswegen, ja, ist das schon alles richtig, was ich hier tue. Weil ich sage euch ja Rechtsextremismus und ich bin eine Frau, also mit anderen Worten, wer mich kritisiert, hat was gegen Frauen oder hat was für Rechtsextremismus oder weiß ich nicht wie. Ja, super. Dadurch wird alles so viel besser, ne, die Politik, durch so eine Ansicht. Und da ist man auch überhaupt, also, ne, ja, diese Leute, die immer meinen, irgendwie von wegen, ja, die Frauen müssen ja viel mehr leisten, damit die Anerkennung kriegen oder so, oder die kriegen viel eher Konsequenzen oder irgendwas. Das ist so weit entfernt von der Realität, wie man nur sein kann. Also auch mit Ursula von der Leyen und diesem ganzen Kram, diese ganzen Leute sind alle komplett immun. Weil wenn du dann erstmal dieses Goldkind da hast, was da als erstes in diese Position gekommen ist oder so, dann kannst du die ja jetzt nicht gleich nach 2 Wochen schon wieder nach Hause schicken, nur weil sie inkompetent ist und keine Ahnung hat. Das geht ja nicht, weil, na, dann sagst du ja nachher noch, dass die ganzen Frauen irgendwie inkompetent werden oder so und keine Ahnung haben, was auch nicht stimmt. Aber so wird es dann halt hingedreht, ne? Und deswegen hängen diese Leute halt eben fest. Also, wenn man das irgendwie vertauschen würde oder so, weil überleg nur, wie sie bei Maaßen ausgetickt sind, nur weil er gesagt hat, dass es keine Hetzjagden gab in Chemnitz. Vollkommen. Ja. Vollkommen vernünftige Geschichte, und das wird auch so hingedreht, als hätte er irgendwie was weiß ich nicht was irgendwie gemeint und wäre ein schlimmer Menschenfeind oder was weiß ich nicht was. Und da musste er sofort gehen. Und da gab es eine ganze Regierungskrise wegen diesem Scheiß. Da erinnere ich mich nur noch mal dran. Und hier stellst du dich hin und sagst so, ja, gewöhnt euch dran. Ja. Ja, es ist nur komisch. Das sind so relativ selbstverständliche Sachen, wo man auch denkt, dass das doch viele so denken. Und wenn viele so denken, ist es irgendwie schwer, so eine Meinung dann zu verbieten. Oder wie stellen die sich das denn auf Dauer vor? Viele, also stark verbreitete Meinungen dann einzuschränken? Wir setzen alles daran, den Nährboden für rechtsextreme Gewalt auszutrocknen. Vom ersten Tag an im Amt habe ich einen klaren Kurs eingeschlagen, um die Eskalation von Hass und Gewalt zu stoppen. Wir haben die Ermittlungen des Bundeskriminalamtes deutlich intensiviert und wir haben deutlichen Druck auf die Plattformen wie Telegram aufgebaut. Und ich kann heute sagen, dass wir erste Erfolge haben. Ich bin stolz darauf, dass wir von 68 angemeldeten zu löschenden Seiten jetzt 64 gelöscht wurden. Ich bin froh, dass wir das erreichen konnten, dass Hass und Hetze im Übrigen auch gegen Kommunalpolitiker und andere, die Verantwortung tragen, nun gelöscht wurden. Und darum darf ich mich auch sehr herzlich bedanken. Das ist ein Anfang. Wir werden weiter darauf drängen, dass das Unternehmen den gesetzlichen Pflichten nachkommt. Morddrohungen und andere gefährliche Hassposts müssen gelöscht werden und deutliche strafrechtliche Konsequenzen haben. Wir müssen Hetzer schnell identifizieren und. Ja, es sei denn, es ist in die Media, dann ist es einfach nur Journalismus und ja, prima und super und Aufklärung und ja, gegen rechts, weil das ist ja die größte Gefahr. Aber man darf ja nicht mehr mit dem anderen ankommen, es sei denn, es ist. Man muss den Linksextremismus verteidigen, dann ist es alles prima. Aber tun so, als wäre es nicht so. Und wenn das einfach ist, sich gegenseitig zu verklagen im Netz, dann machen die Leute das, glaube ich, auch. Das ist vielleicht auch irgendwie nicht so. Und zur Verantwortung ziehen. Ich habe es hier an dieser Stelle im Januar angekündigt. Als Bundesinnenministerin werde ich bis Ostern einen Aktionsplan gegen Rechtsextremismus vorlegen. Wir setzen alles daran, Radikalisierung zu stoppen und rechtsextreme Netzwerke zu zerschlagen. Wir werden die Finanzströme der Extremisten verfolgen und ihre Einnahmenquellen. Ja, Bitcoin-Bahn. Nee, die Finanzströme der Extremisten, das ist hier Demokratie-Leben-Programm an die Kommunisten von der Amadeo-Antonio-Stiftung. Die ehemalige Tschechistin, Frau, wie heißt sie, Chefin? Annetta Kanhane. Genau, Annetta und diese Leute, das sind deine Finanzströme, nennt sie. Stopp mal. Ihnen nehmen und wir werden sehr konsequent die Waffen entziehen. Doch tief verwurzelte Menschenfeindlichkeit konsequent zu begegnen, ist nicht allein die Aufgabe einer starken Polizei und gut ausgestatteten Sicherheitsbehörden. Es ist auch die Aufgabe von uns allen als Gesellschaft. Deshalb werden wir gesellschaftliches Engagement, politische Bildung und Extremismusprävention stärken. Wir werden Extremisten weiter finanzieren, wenn sie auf der linken Seite sind. Und die können dann ihre Publikationen machen, wo sie alle möglichen Leute verleumden, solange wie sie keine Namen nennen. Und dann kann sich ja keiner beschweren, weil man immer wieder sagt, ja, Einzelne sind doch vielleicht ganz okay oder so. Wir sagen ja nur, die Bösen sind die Bösen. Der Gamer geht und so. Ja. Super Arbeit. Ich freue mich total. Das demokratische Engagement unzähliger Vereine, Verbände, Initiativen, der Kollege Nuripur hat es genannt, und in ganz Deutschland endlich verlässlich und umfassend fördern. Das ist die beste Antwort auf Menschenverachtung, Intoleranz und Gewalt. Deshalb werden Familienministerin Anne Spiegel und ich das Demokratiefördergesetz auch schnell auf den Weg bringen, meine Damen und Herren. Wir gehen aber nicht mehr her und werben gegen Rassismus oder so. Die machen auch andere Sachen. Die machen eine aktive Arbeit damit, dass sie, wie soll ich das sagen, also die unterstützen das eher so richtig mit ihrer Arbeit, machen eben so BLM-Geschichten oder sowas, ne? Ja, ihre Konzepte zum einzig Wahren erheben und einfach so draus verbreiten. Also ich sag nur, hier, was war das von der Bei der Dame im Kopftuch, Nemi El Hassan, irgendwie hier, das bedeutet ja nur Streben, Scharia oder. Oder nee, was war das? Das war nicht Scharia, wie war das andere Ding? Ja, auf jeden Fall stärken die sozusagen nicht nur irgendwie den Kampf oder das Wissen gegen Rechtsextremismus, sondern sie pushen damit auch die Linken so ein bisschen. Ich meine, Sozialarbeiter und so, das ja, die werden dann eben davon bezahlt und so und verbreiten dann ihr Zeug, ja. Und die haben ja so eine Neigung, glaube ich. Ja, und vor allen Dingen halt eben machen sie ihre Expertise, ne? Das ist ja das, was auch bei der Amadeo Antonio Stiftung Broschüre mit der marxistischen Feministin und so. Die dürfen dann darunter schreiben, ihren Scheißdreck. Und das halt zitierfähig dann da an die Leute verteilen. Ja, das ist richtig. Das ist, ein, so. Das ist dann nochmal eine andere Ebene. Das Geld, das für die Vereine geht, das geht dann häufig für die Mitarbeiter und die machen irgendwelche Workshops oder sonst was. Und da kommt dann möglicherweise sowas, das kommt dann zum Einsatz, kann ich mir vorstellen. Knallharter, linksextremer Kram. Die dürfen ihre Ansicht, ihren Kulturkampf dürfen sie als einzig wahre letzte Wahrheit hinstellen. Genau, und sie haben sich auch einen Apparat geschaffen, der das verteilt halt. Und zwar bei den jungen Leuten, ne? Zum großen Teil. Frau Ministerin. Ich komme zum Schluss. Wir kriegen ein Geschäftsordnungsproblem sonst. Wir werden uns an die Opfer des 19. Februar 2020 in Hanau immer erinnern. Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz, Sadet Nezah Hashemi, Mercedes Kirpatsch, Hamza Kurtovic, Willi Viorel Paun, Fatih Saracoglu, Ferhat Unvar. Ja, ich breche das an dieser Stelle mal ab. Das ist auch das Ding, Sie müssen das immer alle jetzt vorlesen, weil das. Also da, wenn man es dreimal macht, dann werden die vielleicht wieder lebendig oder so. Ob sie auch die Namen von Breitscheidplatz-Opfern kennen, habe ich mich gefragt. Aber ja, haben sie die eine, auch mal vorgelesen? Das hat der eine Herr von der AfD auch behauptet, dass das noch nie geschehen wäre. Und dann hat hier die Dingenskirchen von den Linken, hier die Petra Pauer hat dann gesagt, doch, das würde alles... Würde alles ständig passieren, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, okay. Ja. Pow, wow, Petra. Ja, also wie gesagt, der von der AfD hat er dann halt gemeint mit Geisteskrankheit und so. Der Strasser war ein Totalausfall, hat überhaupt nichts gebracht, wie üblich. Okay. Die Wiesler hat auch linken Kulturkampf halt beschworen, den man, ne, deswegen, weil die da ja jetzt gestorben sind, da, weil die da ermordet worden sind, muss man halt linken Kulturkampf einfach machen. Und das ist auch die ganze Zeit dieses Ding, die lesen halt den Kram vor, die sagen Rassismus und das ist dann so, als wäre das ein Argument, ne, als wäre das irgendwie das Argument dafür, dass jetzt deren politische Meinung oder was weiß ich nicht, was jetzt irgendwie durchgesetzt werden muss. Das ist so übel. Ja. Da wollte ich euch hier den Coole noch geben, bevor wir zu dem anderen extremen Teil kommen vom Tag danach. Den Coole habe ich auch schon länger nicht mehr gesehen. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, der Deutsche Bundestag gedenkt heute der Opfer des rechtsextremen Terrorakts von Hanau vor 2 Jahren. Und wenn wir heute über dieses Ereignis debattieren, dann müssen wir zunächst über die Opfer sprechen. Der Anschlag von Hanau betraf in erster Linie Menschen, die selbst oder deren Familien nach Deutschland eingewandert sind. Und damit steht der Anschlag in Hanau in einer Reihe mit den Morden des sogenannten nationalsozialistischen Untergrundes. Denn auch die Taten des sogenannten NSU richteten sich in erster Linie gegen Menschen mit Migrationshintergrund. Wenn man selber keine Vorfahren hat, die nach Deutschland eingewandert sind, wenn man selber selten oder niemals für jemanden gehalten wird, der einen Migrationshintergrund hat oder der beispielsweise muslimisch ist, dann kann man sich nur sehr schwer vorstellen, wie die Taten des NSU und wie der Anschlag von Hanau sich auf das Sicherheitsgefühl bestimmter Individuen und bestimmter Gruppen in Deutschland ausgewirkt hat. Ich will aber auch sagen, liebe Frau Kollegin Gambia, die Bekämpfung von Rassismus und Rechtsextremismus ist nicht nur die Aufgabe von Politikerinnen und Politikern mit Migrationshintergrund, sondern ist die Aufgabe von allen Politikerinnen und Politikern. Und das müssen wir gemeinsam hier aus diesem Haus voranbringen. Und dazu gehört, dass wir die Sicherheitsbedenken der betroffenen Communities ernst nehmen. Dazu gehört, dass wir auch in der Ausbildung von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten stärker darauf drängen, dass es eine Sensibilität für die berechtigten Sicherheitsinteressen dieser Gruppen gibt. Und dazu gehört ein neuer Umgang mit Opfern. Der Kollege Staatssekretär Strasser hat es gesagt, es gibt leider immer mehr Opfer terroristischer Gewalttaten in unserem Land. Und ich bin auch dem neuen Beauftragten der Bundesregierung, Pascal Kober, dankbar, dass er bereits konkrete Vorschläge gemacht hat, etwa im Hinblick auf den leichteren Zugang zu Entschädigungsleistungen. Ja, die hatten auch irgendwie erzählt, dass wohl irgendwer von diesen Leuten irgendwie eine Ansprache bekommen hat, sogenannte Gefährderansprache, also jetzt von den Hinterbliebenen von diesen Opfern, so nach dem Motto, ja, jetzt geh aber bitte nicht los und richtig irgendwie war irgendwie diese Gefährderansprache. Und das ist natürlich halt auch wieder bei den Leuten, die hören sowas nur und denken sich so, ja, das ist wieder die rassistische Polizei, die einfach so ohne jeden Grund dann zu den Leuten hingeht und sagt so, ja, das ist ja ein Ausländer, dann wird er jetzt hier bestimmt irgendwie, keine Ahnung, eine Blutfehde entfachen oder so. Und ich kann es natürlich nicht beweisen, dass diese Leseart da nicht korrekt ist. Aber ich würde doch schon annehmen, dass es vielleicht da doch noch irgendwie wieder mehr hintersteckt hinter dieser Sache. Also dass vielleicht diese Person doch irgendwie vorbestraft ist wegen irgendwas oder schon mal irgendwie an irgendwelchen Sachen beteiligt war oder irgendwas. Und dass sie deswegen oder dass sie irgendwie die zu, irgendwo dazu rechnen zu irgendwelchen zwielichtigen Organisationen oder irgend sowas. Und dass sie das nicht ohne Grund den Leuten da gesagt haben. Oder zumindest vielleicht nicht mit einem guten Grund unbedingt, aber dass sie halt irgendwie einen Grund dafür gehabt haben, um das zu machen. Und dass es nicht daran lag, dass die Leute einfach Migrationsgeschichte haben. Aber so wurde es hier natürlich wieder dargestellt. Also wurde es dargestellt in dem anderen, ich weiß nicht mehr, wer das da irgendwie gesagt hatte, da wollte ich nur noch mal drauf eingehen. Das ist halt auch das ist so aber den Leuten kann es halt nur eine Erklärung geben. Da kann es halt nur die Erklärung geben, ja, dass so ein Polizeibeamter sich dann irgendwie denkt, oh, jetzt habe ich hier irgendwie den Murat oder keine Ahnung wie und dem muss ich jetzt erstmal sagen, dass er bitte nicht ausflippen soll, so wie das dann zu erwarten ist von den Leuten normalerweise. Oder was weiß ich nicht was. Ne? Aber auf der anderen Seite kann man natürlich allen möglichen Leuten unterstellen, sie wären rechtsextrem und es würde alles dazu führen oder so. Und ja, keine Ahnung, jeder, der schon mal gesagt hat, wir sollten Migration irgendwie beschränken oder so, rennt morgen los und bringt irgendwelche Leute um oder über 3 Banden und 4 rutschige Abhänge passiert das dann irgendwie von Dritten oder so ein Scheiß. Das ist, da geht dann wieder alles, ne? Das kann man alles problematisieren und irgendwie meinen, so ja, hier, das, da droht jetzt uns der Untergang, aber ja, irgendwelchen Leuten, wenn die aus so einem entsprechenden Milieu irgendwie sind, und damit meine ich nicht die Migrationsgeschichte, wenn man denen da sagt, sie sollen sich nicht rächen, dann ist es eine unglaublich schlimme rassistische Tat, denen das zu unterstellen. Ja. Dann. Genauso wie damals mit diesem NSU, da gab es ja auch dieses Ding, dass sie erstmal ermittelt haben gegen die Familie und diese Sachen und so. Ja, aber auch da wieder, wenn ihr diese Leute fragt, ich wette, die haben da entsprechende Einsatzerfahrung mit irgendwelchen Clans und solchen Geschichten. Und das ist der Grund, warum sie auf solche Ideen gekommen sind, dass das vielleicht irgendeine familiäre Geschichte sein könnte oder irgendeine Clan-Geschichte oder irgendwas. Und wenn sie es dann gemerkt haben, dass das nicht so ist, da, ja, dann ändert sich das ja auch. Es ist ja nicht so, dass sie dann sagen, dann stellen wir jetzt das Verfahren ein, weil uns ein rechter Hintergrund überhaupt nicht interessiert oder irgendwas. Das ist ja Bullshit. Ich kann mir das durchaus auch als Standardansage vorstellen, dass sie das dann, ja, wenn sie jetzt, dass sie sowas sagen, einfach wie, wenn sie jetzt wütend sind, ist das zwar verständlich, aber versuchen sie nicht irgendwie jemanden zu schaden, der da nichts mit zu tun hat oder so. Ne? Das, also ich glaube schon, dass man in so einer Situation auch echt sauer sein kann und dann was gegen irgendwas Gewalt ausübt oder so. Irgendwas und irgendwen, wo man vielleicht auch eine Schuld drin sieht, vielleicht auch nicht. Ja, das also, dass sowas sein, dann, dass das jetzt aus einem konkreten eine Reaktion als Gewalt passiert, ist, das kann ich mir schon vorstellen. Dass es aus einem konkreten Zusammenhang gekommen ist, dass diese Person halt einfach irgendwie aufgebracht dann gewirkt hat und die denen halt gesagt haben, sie sollen sich beruhigen, ja, oder so. Genau. Aber nein, das kann natürlich nur rassistisch sein. Es kann natürlich nur sein, dass die Leute sich denken, oh, diese Person Hat jetzt keinen deutschen Nachnamen, also ist sie, kann sie sich natürlich nicht kontrollieren und sie geht hier irgendwie Clanfehde beginnen oder irgendwas. Auch der Konstantin geht ja noch mehr auf die Niere. Das ist natürlich alles wieder vollkommen legitim, ne? Kann man ja machen. Ja. Also. Meine Damen und Herren, wenn wir über die Tat von Hanau sprechen, dann müssen wir über die Opfer sprechen. Wir müssen aber auch über die Radikalisierungsgeschichte des Täters sprechen. Denn nicht jedes Motiv, das der Täter in seinen Pamphleten, in seinen Manifesten verbreitet hat, lässt sich eindeutig dem Rechtsextremismus und lässt sich eindeutig dem Rassismus zuordnen. Wenn man sich das anschaut, wenn man sich das durchliest, dann verbreitete der Täter auch Verschwörungsmythen, die auf den ersten Blick oder wenn sie isoliert auftreten, verrückt oder abseitig herüberkommen. Aber es ist eben genau dieses Zusammenspiel aus Verschwörungserzählungen und gewaltorientierten extremistischen Radikalisierungsprozessen, das die besondere Gefährlichkeit von Tätern wie im Fall des Anschlags von Hanau ausmacht. Und es gibt ganz akute Überlappungen von Verschwörungsmythen auf der einen Seite und von Radikalisierung auf der anderen Seite. Die einfachen Erklärungen für komplexe Sachverhalte, die Einteilung der Welt in Gut und Böse. Es gibt zahlreiche Studien, ältere wie neue, die sich ganz besonders auseinandersetzen mit dieser Überlappung von Verschwörungsmythen und von Radikalisierung. Und genau diese wissenschaftlichen Erkenntnisse, die müssen endlich ankommen in unseren Sicherheitsbehörden. Ja, das sind so Sachen, die klingen erstmal halbwegs vernünftig, aber wenn man sich genauer damit beschäftigt, was er jetzt gerade gesagt hat, ist, der Typ war nicht verrückt, sondern irgendwelche Verschwörungserzählungen, die, ja, also diese verrückten Verschwörungserzählungen sind quasi das gleiche, wie wenn ein Mars und Globalisten sagt, so Verschwörungserzählungen. Und das, ja, also. Habe ich nicht so verstanden. Also, ja, so habe ich das schon, auch verstanden. Verschwörungserzählungen. Das ist ein bisschen als Differenzierungsaufforderung verstanden, dass er meinte, dass es eben schon auch diese Teile gibt, aber dass eben diese Verrücktheit, die der Typ da hatte, dass sie auch gestreift war von dem Rechtsextremismus. Das sehe ich ehrlich gesagt auch ein bisschen so. Er hat das ja sich nicht selbst ausgedacht oder das so. Das hat er aber nicht gesagt, sondern er hat gesagt Verschwörungserzählung und das ist bei diesen Leuten ja wieder die komplette Bandbreite. Das ist irgendwie, wenn du sagst, ja, wenn du dich halt drüber beschwerst über ein World Economic Forum und diesen oder über Scannern oder so. Diese Klasse da, genau, oder solche Geschichten und Verschwörungsbemühungen, die Leute radikalisieren, sind natürlich nicht so Sachen wie unsere ganzen Sicherheitsbehörden sind alle rechtsextrem, unsere ganze Gesellschaft ist total rechtsextrem, das Patriarchat kommt und frisst uns und unsere Sprache ist Unterdrückung und alles ist Unterdrückung und nur der Marxismus kann uns retten, aber das ist keine Verschwörungstheorie, die uns hier irgendwie radikalisiert. Nein, kein bisschen. Wissenschaftler. Ja, wenn du meinst, dass du allerdings ein ganzes Mindset damit meinte. Und Wissenschaftler, da haben wir am Sonntag auch wieder die schönen Sachen mit der Dame hier, mit ihrem hier angeblich weiße Christen in Amerika und was die alles machen und so weiter. Das sind so diese Wissenschaftler, die da rankommen. Also, das sind Leute, die selber aus dem linksextremen Milieu kommen, Frau Strobel und diese ganzen Leute, die da alle von früh bis spät immer sagen, ja, alles führt in Rechtsextremismus hier. Das ist alles Verschwörung, Kulturmarxismus und so, Verschwörungstheorie, Verschwörung, Radikalisierung der Leute, Verschwörung, guck ja nicht näher hin, Verschwörung. Einfach, wenn die damit kommen und sagen, das ist und das und das, dann rufe einfach ganz laut rechtsextrem, Nazi. Das ist genau das, was er da gerade gesagt hat. Und das soll in den Sicherheitsbehörden ankommen, in anderen Worten, die sollen sich darauf konzentrieren, Linken Kulturkampf zu betreiben und ansonsten will sie gar nichts mehr machen weiter. Also, und ja, klar, das sieht Herr Kuhle alles nicht. Und insofern kann man eben... Ja, er ist schon auf Linie geraten, ne? Er ist auf Linie gerückt worden oder so, vielleicht auch. Das war auf jeden Fall, ist er ziemlich auf Linie mittlerweile. Das ist seine Ansicht. Das ist von diesen Leuten ist er umgeben. Die labern die ganze Zeit ihn voll mit diesem ganzen Kram. Und er glaubt es halt. Ne? Das ist das Ding halt einfach. Ne? Und das ist halt bei diesen Leuten, hatte ich ja vorhin auch schon gesagt. Ja, also es... Sie werden es vielleicht irgendwann mal verstehen, aber dann wird es halt zu spät sein. Ne? Also der Splitter, ne? Und der Balken und so weiter. So, ich weiß, es gehört hier nicht hin, aber hat er eine Mütze auf oder nicht? Hat er eine Perücke auf? Nee, ich glaube nicht. Könnte schon sein. Könnte schon sein. Sieht ein bisschen komisch aus, ja. Ich hätte ja getippt. Okay, mal gut. Die müssen Teil der Ausbildung sein. Die müssen Teil der Personalauswahl sein. Es ist ja gut, wenn da Juristen arbeiten, aber da müssen auch Leute arbeiten, die ein Verständnis haben für internationale, digitale, radikale Codes, die das lesen und verstehen können und ein Gespür dafür entwickeln, wenn sich in unserem Land etwas zusammenbraut. Ja, noch Fragen? Internationale, radikale Codes, sowas wie Milch? Das Okay-Zeichen? Weil das ist nämlich das, was diese Scheiße bedeutet. Ne? Internationale radikale Codes. Scheiß Pepe der Frosch. Ja, das ist wirklich Blödsinn natürlich. Ne? Also wüsste ich auch sonst nicht, was er sonst meinen könnte. Ja, aber das ist halt wirklich das, was sie meinen. Sie meinen halt, dass wir das alles genau wissen. Wir wissen alles ganz genau, was in den Extremismus führt und so weiter und so fort. Diese super schlauen Experten, die wissen das ja, alle. Ja, bestimmt nicht Pepe, ne? Wir müssen einfach nur auf die hören. Wir müssen einfach nur sagen, ja, lieber Experte, gib's mir richtig. Und dann kommt der und sagt, ja, ja, hallo, ich bin die Frau Strobel. Und ich hab meine bin der Herr Quandt hier, ja, genau. Kollegen mitgebracht und ja, hier, Leute, die Feminismus nicht mögen, sind alle rechtsextrem. Ja, okay, zu Befehl, Expertin, habe ich gehört. Kümmere ich mich sofort drum. Feminismus müssen wir mögen, ja. Alter Schwede. Ich bin dankbar, dass diese Erkenntnisse, dass diese Gewissheit jetzt auch im Bundesinnenministerium angekommen sind, meine Damen und Herren. Scheißdreck ist da angekommen. Linker Kulturkampf ist da jetzt angekommen, auf 100 gedreht. Also, ich finde es, also, die Frau ist nicht geeignet für dieses Amt. Und es liegt nicht daran, weil sie eine Frau ist, sondern es liegt daran, weil sie diese, ja, weil sie ist. Persönlich als Person. Und genau die Sachen, die sie macht, die sie getan hat, die ihre Ansichten sind, die sie reiht und versteht und so, das ist das Problem. Und nicht irgendwelche Zugehörigkeiten oder so. Und wir hatten sicherlich auch nicht nur inkompetente Innenminister von der SPD oder solche Geschichten, dass darum geht es überhaupt gar nicht. Es geht konkret um diese Sachen und das ist vielleicht auch irgendwie so heutzutage Zeitgeist, wo ja so Leute wie Herr Kuhle meinen, dass das überhaupt kein Problem ist mit dem Zeitgeist und dass wir einfach nur fortschrittlich sind, Fortschrittskoalition und bla. Und ja, also progressiv, ne? Das ist auch so ein Wort, wo halt alle möglichen Artikel, wie wir schon hatten, Weltraumaffen mit irgendwelche Kommunisten freuen sich darüber, dass in Anführungsstrichen progressive Kandidaten von der Demokratischen Partei immer mehr Wahlen gewinnen und solche Sachen. Ja, progressiv. Aber wie kommen die nur darauf, die Kommunisten? Komisch, ne? Aber muss man sich, glaube ich, nicht näher mit beschäftigen. Und schon gar keine Experten fragen, weil die Leute, die sagen, dass das problematisch ist, die sagen, dass sowas wie kritische Rassentheorie problematisch ist und extrem und rassistisch. Und so Leute, ja, die sagen, dass dieses ganze Patriarchatsgerede, dieses ganze Zeug Verschwörungstheorien sind, das sind alles die wahren Faschisten. Ne? Genau, sagen unsere Experten, auf die darf man ja nicht hören. Das sind alles schlechte Menschen, die sich mit nichts selber beschäftigt haben, obwohl die Primärquellen lesen ohne Ende, die ganzen scheiß Drecksbücher von diesen ganzen, die hat Epel gelesen, ich habe sie zweimal schon gelesen. Hier der James Lindsay, die verdrehte Expertin hier irgendwie unterstellt, er wäre ein Faschist und so weiter, der macht von früh bis spät nichts anderes außer Primärquellen zitieren und das sind alles Faschisten, genau. Aber irgendwelche Leute, die meinen, Antifa ist doch einfach nur gegen Faschismus sein und das sind Experten dann. Ja, gibt es sowas überhaupt, solche Experten, die auch als solche anerkannt sind dann? Nö, weil. Wahrscheinlich nicht so richtig, ne? Weil Marcuse, ne? Darf man ja nicht tolerieren. No. Ja, nicht tolerieren. Und lassen Sie mich auch etwas zu den politischen Konsequenzen insgesamt sagen. Wir stehen am Beginn einer neuen Legislaturperiode. In der vergangenen Legislaturperiode, der 19., gab es neben dem rechtsextremen Anschlag von Hanau im Februar 2022, den antisemitisch motivierten Anschlag von Halle im Oktober 2019. 4 Monate zuvor wurde der Kasseler Regierungspräsident und CDU-Politiker Walter Lübcke von einem Rechtsextremisten erschossen. Und die 19. Wahlperiode des Deutschen Bundestages war damit ganz klar gekennzeichnet von mehreren tödlichen rechtsextremistischen Anschlägen. Und deswegen ist es auch total richtig, dass zu Beginn der 20. Wahlperiode eine neue Bundestagsmehrheit und eine neue Bundesregierung sagt, das ist jetzt unser Schwerpunkt. Erinnern wir uns doch einmal zurück an die Zeit vor zwei Legislaturperioden. Während der 18. Wahlperiode am 19. Dezember 2016, da gab es den islamistischen Anschlag am Berliner Breitscheidplatz. Es starben 13 Menschen. Und infolge dieser Tat war in der darauffolgenden Legislaturperiode die Bekämpfung des Islamismus ein ganz zentrales Anliegen dieses Deutschen Bundestages und der Bundesregierung. Und das war richtig so. Aber warum habt ihr denn damit verschlafen haben? Ja. Keine Ahnung. Macht ihr das dann auch mal öffentlich, was ihr gemacht habt? Danke im Voraus, Christian. Nee, Konstantin. Ja, habe ich nicht so richtig mitgekriegt auch. Keine Ahnung, was er da meint. Schon komisch. Aber meine Damen und Herren, einen Arbeitsschwerpunkt auf ein konkretes oder akutes Problem, hier den Rechtsextremismus zu richten, bedeutet nicht, andere Formen des Extremismus zu vernachlässigen. Unsere Sicherheitsbehörden und unsere... Ja, aber trotzdem, die Mittel, die ihr vorschlagt, sind nicht geeignet. Damit werden Leute finanziert, die extrem sind, also da macht man sich neue Probleme oder man verstärkt die nur, man verstärkt die Selbstbeschäftigung halt eben, was ja bei euch schon mittlerweile, ja, das ist ja schon eine Auszeichnung für die Leute, dass man sich in den Bundestag stellt und die Gesellschaft erstmal anklagt, das gehört ja zum guten Ton, ne? Weil es ist ja nicht die Aufgabe der Politiker, die Interessen von den Leuten, die sie gewählt haben, umzusetzen, sondern das Klima zu retten, die Welt zu retten und der Gesellschaft zu sagen, dass sie scheiße ist und sich mal verbessern soll. Das ist wirklich mein Ansatz. Ja, das finde ich jedenfalls noch nachvollziehbarer, als diesen Kampf gegen rechts als Nummer 1 Thema auf die Fahnen zu schreiben. Da würden mir noch ein paar ganz andere Sachen einfallen. Also, ja, und selbst die ich wenn, wichtiger finde. Selbst wenn, das sagt ja noch überhaupt nichts darüber aus, ob diese konkreten Dinge, die sie dann tun, in irgendeiner Art und Weise geeignet sind, irgendwelche Probleme zu lösen. Das sind sie nämlich nicht. Ja, das kommt auch noch hinzu, genau. Die Maßnahmen euch geeignet sind. Diese Scheißverbieterei, Zensiererei und so weiter, das hilft sicher nicht dagegen. Ja, und auch wenn man die Namen von diesen Leuten noch 50 Mal vorliest, dann wird es dadurch auch nicht besser. Nee. Unsere Innenpolitik sind auf keinem Auge blind. Es muss aber möglich sein, über konkrete Maßnahmen zu sprechen. Das Analysetool Radar Rechts für rechtsextreme Gefährder muss fertig werden. Wir brauchen eine gesetzliche Grundlage für das gemeinsame Terrorismus-Abwehrzentrum und das gemeinsame Extremismus- und Terrorismus-Abwehrzentrum. Radar Rechts. Oh mein Gott, ey. Ich bin mal gespannt, was dabei rumkommt. Analysetool Radar Rechts. Ich wette mit euch, da kam jemand an und hat gesagt, ich programmiere euch eine AI und das ist so ein Chatbot, der irgendwie eure Textanalyse machen kann oder sowas. Ja, der die Pepes findet halt, ne? Ja, genau, die Pepes findet. Und jemand, der Kulturmarxismus sagt und das ist dann erfolgreiche Bekämpfung. Oder Korpus, ja, wie heißt das Ding? Textkorpus-Analyse von 4chan-Threads. Ja, genau. Und die dann cross-referenziert mit Twitter-Kanälen, um die Rechten zu finden. Tja. Im Bereich des Rechtsextremismus. Und wir brauchen auch eine konsequente Entwaffnung von Rechtsextremisten und Reichsbürgern auf der Basis des geltenden Waffenrechts. Kommen Sie bitte zum Schluss, Herr Kuhle. Und meine Damen und Herren, deswegen ist der Satz, jeder Extremismus ist schlimm. Es gibt keinen guten Extremismus. So richtig wie banal. Wir sind genau, jetzt müsst ihr nur mal anfangen, das zu sehen. Macht eure scheiß Augen auf und guckt euch diese Kackbroschüre von der AA-Stiftung an und die Feministin, marxistische Feministin, die da dran mitschreibt. Immer Herrgott nochmal, weil das ist ja genau dieses. Also, sie wissen noch nicht, dass es gelogen ist. Ihr könnt das noch so oft wiederholen. Wir sind nicht blind und so. Ja, wir sind nicht blind, wir sind nicht blind, wir sind nicht blind. Das sagt ihr so lange, bis ihr dann irgendwann mit eurer Fresse vor diese Wand rennt. Ja, von wegen, wir sind nicht blind. Der Kuhle war doch bei der Bild-Zeitung und hat da jetzt ein paar Mal zu Corona irgendwas gesagt und andauernd hat er damit argumentiert, dass ihm Leute irgendwas gesagt hätten. Dass die Menschen, mit denen er zu tun hätte, ihm dies und jenes gesagt hätten. Da dachte ich auch, wenn das seine Evidenzbasis ist oder seine Entscheidungsbasis, dann finde ich das ganz schön wenig, ne? So. Ja, das auch noch. Alter. Ja, wobei das, halt, das will ja auch Bürgernähe zeigen. Das soll sein, weil ich der Meinung bin. Diese Leute wissen halt selber nicht, wie blind sie sind. Das ist ja auch das Hauptproblem. Ja, der hat doch 5 Mitarbeiter, die mal über die Wahrheit informieren sollen eigentlich, oder nicht? So. Aber die denken alles ja, so. Ja, aber die werden doch auch so ausgesucht. Genau. Dann glaubst du wohl nicht, wenn der jetzt ein Forschungsgespräch da hat mit irgendwelchen wissenschaftlichen Mitarbeitern in seinem Büro und da kommt einer an und sagt so, ja, ich lese mir alles durch, ich lese mir Bücher von rechts durch, ich lese mir Bücher von links durch und was die von links sagen, ist manchmal auch ganz schön Blödsinn, das würde ich halt, das wäre halt meins, ne? Dann sagt der doch nicht, ja, so einen brauche ich, der in alle Richtungen guckt und sich alles ja, vernünftig anguckt und der hinterher noch sagen, sagt, ne? Ja, aber Konstantin, was du in der Vergangenheit gesagt hast, war leider nicht so gut. und apropos mit diesem Feminismus-Kram brauchst du mir gar nicht kommen, weil ich habe mir nämlich auch mal die Geschichte von dem Zeug angeguckt und das ist nicht so wunderprächtig und gerechtfertigt und hat dann sämtliche Vorzüge gebracht oder so, wie ihr das immer darstellt. Na, ja, also. Im Gegenteil. Das ist ja ein System, wo sie dann die Erkenntnis der Probleme da verweigern auch, ne? Aber ich meine, das ist ja schon fast selbsterklärend. Natürlich, ja, wenn diese Leute sich da hinstellen und sagen, so, wir sind nicht blind, natürlich wissen die selber nicht, wie blind sie sind. Das ist ja das Schöne an der ganzen Sache. Meine Güte, ey. Ich bin nicht einseitig. Genau. Ey, was hat mich auf dem Rücken stehen? Ja. Sind es aber den Opfern jedes terroristischen Anschlags, bitte kommen Sie zum Schluss, den Ursachen für die Tat genau auf den Grund zu gehen und künftig derartige Anschläge zu vermeiden und das... Das wisst ihr nicht. Ihr wisst nicht, was die Ursachen sind. Eure Experten wissen das auch nicht. Die sagen euch das, was sie brauchen, um ihren Kulturkampf zu machen. Und das wollt ihr ja wieder nicht sehen, weil das ist ja eine von diesen Verschwörungsideologien, die wir jetzt verbieten müssen, weil die in Rechtsextremismus und Radikalisierung führen. Alter Schwede, ey. Und vor allen Dingen, dieser Mann ist von der liberalen Partei. So, was war jetzt, wo in dieser Rede hat man jetzt die liberale Ideologie da irgendwie durchgesehen? Ja, ich habe es nicht gesehen. Also. Ja, ich auch nicht. Ich meine, diese Diskussion mit dem Internet. Wenn man ihn fragen würde, würde er wahrscheinlich sagen, naja, ich bin halt dafür, dass die Leute nicht rechtsextremen Anschlägen ausgesetzt werden. Das ist mein liberaler Ansatz. So. Das würde er wahrscheinlich sagen und denken, dass er damit irgendwelchen anderen Leuten das mal richtig gezeigt hat und die das ja anders sehen. Weil das ist nämlich wortwörtlich, was sie, ja, also so scheint es mir, dass das deren Sicht tatsächlich ist. So nach dem Motto, wir stehen ja hier gegen die anderen und da gibt es halt diese Gruppe von Leuten, die wollen, dass die Leute alle umgebracht werden oder so. Das ist unsere Opposition. Auf jeden Fall sind sie so ein bisschen wie so ein Arzt, der eigentlich nicht weiß, was er machen soll. Ne? Legt ein bisschen blinden Aktionismus oder so. Ne? Machen halt irgendwas oder so. Und kämpfen dann gegen die Wörter im Internet. Ja, weil die Leute im wahren Leben rassistisch sind oder so. Das ist auch Quatsch. Das sind wir auch den Opfern von Hanau schuldig. Vielen Dank. Ja, bitte, bitte. Neues Thema, neues Glück, oder was? Ja, das zweite, was ich euch mitgebracht habe, ist auch von letzter Woche, halt von einem Tag danach. Und ich muss erstmal die ganzen Sachen zumachen. Und zwar Aussprache zu Straßenblockaden und angemeldeten Demonstrationen. Eine aktuelle Stunde von der CDU. Alle haben dass die Storch jetzt kommt, ne? Das weißt du ja, oder? Was meinst du? Alle haben nicht gerechnet, dass jetzt von Storch kommt, oder? Von Storch? Ja, hast du nicht mitgekriegt die Woche? Ja, aber das war bei dem. Das war bei dem Kram. So eine andere Aussprache, ja, ja. Ja, das war bei dem Frauenpolitik-Ding. Ja, das können wir uns am Sonntag nochmal angucken. Ja, gut. Ich wollte hier die beiden Seiten des Hufeisens. Ja, finde ich auch gut, das Thema auf jeden Fall. Hau rein. Wer soll es sein? Ja, machen wir erstmal den Herrn von der CDU, der uns sagt, was sein Problem ist, weil die haben es nämlich angemeldet, die aktuelle Stunde. Ja. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, ich will zunächst sagen, dass wir selbstverständlich großes Verständnis haben, dass die Frau Ministerin Faeser heute bei dieser Debatte aufgrund privater Umstände nicht teilnehmen kann. Und das will ich einfach vorweg hier erklären. Gleichwohl werden wir uns mit ihrem Verhalten beschäftigen. Und die Frau Ministerin kokettiert ja in letzter Zeit immer damit, dass sich manche noch an eine Frau mit klarer Haltung im Innenministerium gewöhnen müssten. Ich frage mich nur, wann dieser Gewöhnungsprozess beginnen soll, weil ich eine solche klare Haltung von ihr in letzter Zeit schlicht nicht erkennen kann. Ja, sie ist glaubwürdig beim Kampf gegen Rechtsextremismus, aber eine Innenministerin muss in alle Richtungen klar sein, auch gegenüber Linksextremisten. Und da gibt es in letzter Zeit mehr und mehr Zweifel. Denn die Landtagsabgeordnete Faeser hat in einer Postille Antifa des VVN-BDA einen inhaltlich nicht zu kritisierenden Artikel veröffentlicht. Und das, obwohl sie aufgrund einer eigenen Anfrage als Landtagsabgeordnete bescheinigt bekommen hat, dass ihr eigenes Landesamt für Verfassungsschutz diese Organisation für linksextremistisch beeinflusst hält. Sie hat sich also bewusst darüber hinweggesetzt. Und bei einer klaren Haltung hätte ich erwartet, dass sie hier schnell reinen Tisch macht. Sie hat aber alle Anfragen hierzu nicht beantwortet. Vielleicht hatte sie auch hier Bedenken, dass es einen PR-Super-GAU geben könnte, wie sie es ja an anderer Stelle auch befürchtet. Sie hat es damit nur schlimmer gemacht. Dann der Befreiungsschlag in der Bild am Sonntag. Nein, sie würde heute in dieser Postille nicht mehr veröffentlichen. Sie habe ja eine andere Rolle. Eine Innenministerin spielt aber keine Rolle. Sie hat zu jeder Zeit eine klare Haltung gegenüber allen Formen des Extremismus zu haben und auch in jeder Funktion und diese auch ausgewogen zu vertreten. Diese Ausgewogenheit, die lässt sie jedoch vermissen. Und deswegen schadet sie auch unserem gemeinsamen Kampf, auch ihrem Anliegen, dem Kampf gegenüber dem Rechtsextremismus. Und damit hat es eine andere politische Bedeutung bekommen. Deswegen habe ich eine Abgeordnetenanfrage an Sie gestellt, wie denn Ihr Bundesamt für Verfassungsschutz diese Organisation einstuft und wie sie zukünftig selbst damit umgehen möchte. Diese Frage konnte sie mir zunächst nicht beantworten, hat Fristverlängerung beantragt vor der Innenausschusssitzung. Jetzt musst du aufpassen, das wird gleich lustig. Am Mittwoch hat sie auch im Innenausschuss nicht beantwortet, wobei es ganz einfache Fragen sind. Gestern Nachmittag dann die Antwort, eigentlich eine Nichtantwort. Aus Gründen der Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland könne man meine Fragen nicht beantworten. Und Ich möchte darauf nur hinweisen, ich habe eine Tochter und wenn meine Tochter zu oft warum sagt, sage ich aus Gründen der nationalen Sicherheit und das ist ein bisschen das Ähnliche. Ja. Okay. Manche werden sich an eine starke Tochter von Evel noch gewöhnen müssen. Oh Gott. Und deswegen, wo ist die klare Haltung der Bundesinnenministerin? Nur am Rande sei erwähnt. Diese Antwort mit Fristverlängerung auf den 17.02. war dann zurückdatiert auf den 15.02. Dilettantischer kann man es nicht machen. Da sind einige offensichtlich in Berlin und in der Regierung noch nicht angekommen. Und deshalb... Ja, das spricht, glaube ich, auch Bände. Ne? Wir machen uns die Welt einfach so, wie wir es brauchen. Ne? So, scheiße, wir sind hier irgendwie unter Druck. Ach ja, datier das mal zurück, tralala und so. Ne? Die üben schon mal später. Also, ja, das ist nämlich auch das Ding von diesen ganzen Systemen, die aus dem Linksextremismus da erwachen. Politische Korrektheit halt. Ne? Die haben halt immer recht. Wenn sie nicht recht haben, dann haben sie trotzdem schon immer recht gehabt. Dann war es halt politisch korrekt, wenn es auch nicht wirklich korrekt war. Liebe Kolleginnen und Kollegen, habe ich heute erneut eine Anfrage an die Bundesregierung, eine Abgeordnetenfrage an die Bundesregierung gestellt, und zwar wortgleich, identisch mit dem Text der Frau Landtagsabgeordneten Faeser, die Sie damals an die Landesregierung gestellt haben. Insofern bin ich gespannt, ob die Bundesministerin Faeser jetzt mir diese Frage beantwortet, die sie damals als Landtagsabgeordnete selbst gestellt hat und beantwortet bekommen hat. Insofern Fortsetzung folgt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ein... Interessant. Ja, das ist doch mal eine gute Herangehensweise. Ja, sicher, sich nicht so leicht abschütteln lassen, das finde ich auch gut, auf jeden Fall. Ja, und vor allem, weil sie den Leuten die ganze Zeit vorwerfen, sie würden sich in der Opposition noch nicht zurechtfinden, halt die CDU, ne? Hm. Aber ja, finde ich ja schon mal ganz nett, so. Ist auf jeden Fall schon mal mehr, als sich die ganze Zeit nur hinzustellen und immer zu sagen, gestern Fortschritt. Paar wenige Sätze noch der zweiten Ministerin, die letzten Tage verhaltensauffällig geworden ist. Die Frau Lemke hat gesagt, Autobahnblockaden seien ein legitimes Mittel des zivilen Ungehorsams. Wie kann man rechtlich weiter davon entfernt sein? Es sind ja genau. Ja, das sagt ja nur, dass Frauen sind. Genau, ja. Das ist Frauenfeindlichkeit. Straftaten. Und Straftaten sind nicht zu rechtfertigen. Und vor allem darf der Zweck niemals, niemals die Mittel heiligen. Folgendes Beispiel. Impfbus in meiner Heimatstadt Heilbronn wird von militanten Impfgegnern blockiert. Wäre das ein Mittel des zivilen Ungehorsams? Mit Sicherheit nein. Und das gilt für alle Zwecke. Und da hat sich auch die Bundesministerin Lemke daran zu halten. Herzlichen Dank. Tja, so ein bisschen schräges Beispiel. Weise, ne? Also ich habe noch nie gehört, dass irgendwelche Leute jetzt andere Menschen unbedingt vom Impfen abhalten wollen. Also. Ja. Aber es gab natürlich schon Leute, die irgendwie zivilen Ungehorsam gemacht haben. Nur haben die das dann auch meistens da gemacht, wo sie irgendwie was bewirken wollten. Nämlich bei Konzernzentralen oder bei Brockdorf sich festgeschnitten. Ne? Hat er nicht einmal... Einer in Berlin mal bei irgendeinem Impfzentrum irgendwie 200 Termine gebucht und so das System lahmgelegt. Und dann konnten die irgendwie einen halben Tag nicht impfen oder so. Und deswegen ist Berlin gefallen und aus Gründen. Sabotage. Tja, es ging ja ganz schnell. Dann mache ich nochmal Frau Kaiser. Auf die wird sich nämlich später noch bezogen. Hallo, Frau Kaiser. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die heutige Aktuelle Stunde, die die CDU-CSU-Fraktion auf die Tagesordnung gesetzt hat, die lässt mich schon ein Stück weit an der Seriosität, an der politischen Seriosität der Union zweifeln. Ein neurechtes Blatt, das vor allen Dingen die AfD hofiert und die Bild-Zeitung initiieren eine Schmutzkampagne und die Union nimmt diese Steilvorlage ungeniert und ohne Berührungsängste auf. Sie blähen das Ganze sogar noch auf, werfen alles in einen Topf, was sich populistisch vermeintlich ausschlachten lässt. Die Bundesinnenministerin für Extremismus oder Straßenblockaden mitverantwortlich zu machen, ist aberwitzig. Mit Nancy Faeser hat unsere Demokratie eine starke Verteidigerin, die es schon viele Jahre zuvor an dieser Stelle gebraucht hätte. Und zu den Aktionen der Klimaaktivistinnen und Aktivisten in der Hauptstadt hat die regierende Bürgermeisterin in Berlin auch sehr klare Worte gefunden. Kritik für Klimaschutz ist legitim. Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr selbstverständlich nicht. Da sind wir uns in der Koalition auch einig. Unser Rechtsstaat, die Gewaltenteilung ist sehr wohl intakt, und das wissen Sie genauso gut wie ich. Aber Ihnen scheint gegenwärtig ja nicht zu billig, um von den Rechtsausreißern in Ihren eigenen Reihen abzulenken. Denn warum dieses ganze Theater hier heute Abend? Ich sage nur zwei Namen, Otte und Maaßen. Hä? Ja, erinnert ihr euch noch? Ne? Das war einen Tag vorher, war Frau Faeser mit ihrem... Ja, wenn es mal um Linksextremismus geht, dann werde ich mich da auch nicht auf Rechtsextremismus beziehen. Und jetzt ist es hier wortwörtlich dieses Ding von wegen, ja, wir sind linksextrem. Ihr seid vor allen Dingen rechtsextrem. Ja, genau. Aha. alles. Alles Faschismus, halt was du hier bist. Ein CDU-Mitglied. Aber das ist halt auch wieder so dieser Standpunkt einfach von diesem linken, von dieser linken Denke einfach, dass du einfach nicht so weit denkst. Also du siehst nicht so weit, dass du, du wirst halt dem anderen immer genau das vor, was du selber machst und deflektierst einfach nur. Also was anderes machst du nicht. Also weil du halt einfach in der, ich sag mal, das eigene Korrektiv in der eigenen Bewegung einfach nicht da ist. Also oder halt weniger stark, wie das jetzt zum Beispiel auf der konservativen Seite vorhanden ist. Also würde ich jetzt behaupten, ja, Konservative sind besser. Nein, Quatsch, aber zumindest in Sachen, wie man auf einen Extremismus schaut, würde ich das behaupten. Ich finde es also komisch. Ich habe letzten Tag ein paar Vorträge von dieser G-Bub geguckt, ja, diese Skeptiker-Gesellschaft oder so. Da muss man sagen, dass sie teilweise sich genauso Argumente an den Kopf werfen, wie sie jetzt von außen kriegen. Also wie sie meinetwegen auch von Rechten kriegen würden oder so. Aber wenn sie die von Rechten kriegen, dann tun sie immer so, als würden die nicht gelten. Oder? Das finde ich ganz komisch. Ne? Also ich wird da auch mit zweierlei Maß gemessen, mal wieder. Lied an die AfD und tritt für die Rechtsextremen auch zur Bundespräsidentenwahl an. Das war eine gezielte Beschädigung des Ansehens dieses Amtes und die Union tut so, als hätte sie damit nichts zu tun gehabt. Dabei saß doch Herr Otte in den letzten Jahren im Kuratorium der AfD-nahen Desiderius Erasmus Stiftung. Und Herr Maaßen, den machte Ihr damaliger Innenminister zum Verfassungsschutzchef mit fatalen Folgen. Erst die Skandale um die Aufklärung des NSU-Terrors, dann die Verharmlosung von rassistischen Ausschreitungen und das Aussitzen der Beobachtung des parlamentarischen Arms der extremen Rechten der AfD. Genau so ist es, rufen die Leute da. Blökend wie die Schäfchen. Ja. Ja, das ist schlimm, ne? Aber irgendwelche. Aber die Antonio-Stiftung kann man einfach finanzieren. Demokratiefördergesetz. Immer weiter, weiter, weiter. Wir können überhaupt gar nicht genug Linke irgendwie finanzieren und ihre Sichtweise. Und am besten alles schön mit Gender, wie hieß das Ding? Das war bei den Demokratieleben auch schon verpflichtende Gender-Kriterien irgendwie. Also wenn du dich da um Geld bewirbst, musst du direkt irgendwie sagen, was du zum Thema Gender irgendwie dabei steuern kannst. Ansonsten kannst du ja die Demokratie schon überhaupt gar nicht fördern. Geht ja nicht. Also na, also wenn man da nicht auf Linie ist. Mein Gender ist Turf X. Mit Geschlechterklassenkampf, ne, dann kannst du ja die Demokratie nicht fördern. Ne? Also alles unter Quote ist keine richtige Demokratie schon mal. Ne? Ja, da kommt man richtig in die Versuchung wahrscheinlich, dass man sich irgendwie als Frau ausgibt oder so, um den Job zu behalten. Ja. Das alles war nur möglich, weil es die Unionsführung über Jahre hinweg versäumt hat, der Bedrohung gegen rechts mit klaren Maßnahmen zu begegnen. Und die Folgen dieser gescheiterten Innenpolitik manifestieren sich doch in den tragischen Mord an Walter Lübcke sowie den Anschlägen in Halle und Hanau. Viel mehr als Worte zu diesen furchtbaren Ereignissen haben wir in der letzten Wahlperiode nicht gesehen. Sogar den eigenen Innenminister haben sie zum Schluss ausgebremst. Wir als SPD, wir nehmen die Gefahr hingegen sehr ernst. Als Antifaschistinnen und Antifaschisten stehen wir an der Seite der Zivilgesellschaft, an der Seite der Opfer rechter Gewalt und an der Seite der Überlebenden des Nationalsozialismus. Jawohl. Jetzt hoch die Internationale. Ja. Ja, da stehen sie auch irgendwann an der Seite von den Leuten, die halt den Kanal ausheben oder die Straße bauen, die keiner steht. Ja. Das war mal. Klasse. Ja, und auch bei dem Ding, dass sie dann irgendwie meinen, so, ja, die Rote Armee hat ja auch gegen die Faschisten gekämpft, ja, und danach sind sie auch alle ins Lager gewandert, also mit ganz vielen von den Leuten, die da gekämpft haben. Ja, ich meine, die Rote Armee, die war halt schon heftig, also die haben halt auch Leute aus dem KZ befreit und bist dann direkt ins Gulag gekommen, weil sich Stalin dachte, naja, wenn der Hitler dich in ein Lager packt, dann mache ich das auch mal, irgendwas muss ja mit dir los sein. Also, wo Rauch ist, ne? Und das wird halt auch immer nie irgendwie groß erwähnt oder so. Das hat wirklich jahrelanges Interesse an den Zweiten Weltkrieg von mir gefordert, diesen Fakt überhaupt mal gehört zu haben. Und dann habe ich tatsächlich einen Nachbar von mir gehabt, ein älterer Herr, der dem dieses Schicksal zuteil wurde. Also, und ich habe das aber so lange nicht gewusst, wo ich dann schon wirklich. Bitte. wo ich so 30 war, wo ich mir dann auch dachte, so, wie kann das eigentlich sein, dass so viel darüber gelehrt wird und so dieses Faktum so, Rote Armee hatte ich dir halt weiter ins Lager geschickt, einfach nie irgendwie mal genannt wird oder so. Also, oder nicht genannt, aber halt einfach unterbetont vorhanden ist im Bewusstsein der Menschen. Weil wir haben doch so eine große Erinnerungskultur, da wollen wir uns doch an alle Facetten dran erinnern und nicht nur irgendwie, weiß nicht, ja. Das hat nichts mit Extremismus zu tun, sondern ist eine Grundhaltung gegen faschistische, menschenfeindliche und autoritäre Ideologien. Dieser Standpunkt ist für uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten eine Selbstverständlichkeit. Und das sollte auch für Sie gelten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wenn eine Sozialdemokratin also in einer antifaschistischen Zeitung über die Bedrohung des NSU 2.0 schreibt und das skandalisiert wird, dann frage ich mich wirklich, wo hier das Problem liegt. Tja, wo liegt es wohl? Ist ja nur eine Organisation, die bis vor kurzem noch Unvereinbarkeit mit der SPD hatte. Wo war da wohl das Problem? Vielleicht fragst du einfach mal die Leute, die damals schon in deiner Partei waren. Wahrscheinlich sind die alle mittlerweile ausgetreten, weil ihr sonst was da jetzt irgendwie macht. Und ja, und dann könnt ihr jetzt auch euch mit den Linken, Linksextremen da solidarisieren. Das geht ja jetzt scheinbar. Weil koalieren wollt ihr ja auch unbedingt mit denen überall. Aber ist so wie der Kohl, der hat auch immer gesagt, ich verstehe die ganze Diskussion nicht. Die letztes Jahr Verstorbene, beeindruckende Auschwitz-Überlebende und Ehrenvorsitzende der Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes Esther Bejarano, sie mahnte, dass wir als Gesellschaft und Politik alles dafür tun müssen, unsere Demokratie vor alten und neuen Menschenfeinden zu bewahren. Ja, aber trotzdem bist du immer noch im Bundestag und hast dein Mandat. Ist ja wohl gescheitert. Also, alles dafür tun, ja. Und da habt ihr dann halt Sachen im Kopf und meint dann, dass das diese Dinge sind, die man dann tun muss. Weil wir ja alles wissen. Wir wissen ja, welche Worte zu welchen Taten führen und welche Gedanken. Und deswegen können wir ja diesen ganzen Linksextremismus hofieren und normalisieren und immer weitertragen. Das ist ja kein Skandal, das wird nur skandalisiert. Und das führt uns ja in die Utopie, in die wir unbedingt wollen. Obwohl das noch nie geklappt hat, aber wenn wir es machen, klappt. Und daran sollten wir uns ein Vorbild nehmen. Wenn dieser Verein so eine Gefahr für die Demokratie darstellt, wie Sie es versuchen, gerade so zweifelhaft glaubhaft machen zu wollen, dann müssen Sie schon erklären, wie es denn dazu kommt, dass der hessische Finanzminister Boddenberg, der Europastaatssekretär Becker und der Landtagsabgeordnete Serke alle mit CDU-Parteibuch kürzlich die Frankfurter Erklärung für Solidarität in der Corona-Krise und gegen Rechts unterschrieben haben, die eben auch der VNN mitgezeichnet hat. Ja, weil die schon komplett normalisiert sind. Hatte ich ja auch gesagt, dass sie bei mir in Hannover auch bei dieser Demonstration da waren, wo die Leute sich darüber beschwert haben, dass bei irgendwelchen Corona-Demos angeblich Rechtsextremisten dabei wären und dass das ja dann diese ganze Demo quasi charakterisieren würde und dass man dann quasi so tun kann, als wären das alles Rechtsextremisten oder als wären die morgen dann alle Rechtsextremisten und so. Und aber auf der anderen Seite kannst du dich dann halt mit denen da hinstellen, mit diesem VN-BDA, das ist überhaupt kein Problem. Und was regst du dich so auf? So, was doch mit denen demonstrieren? Das bedeutet doch, dass die alle gut sind. Oder nicht? Oder dass das dann okay ist, dass wir uns mit denen gemein machen. Das ist ja auch kein Problem. Das führt ja also nichts. So, das sind zwar irgendwelche Kommunisten, die irgendwie meinen, alles so führt in den Faschismus, was kein Kommunismus ist. Aber wo ist denn da das Problem? Weil der Rechtsextremismus ist das größte Problem. Also nennen wir einfach jeden Rechtsextrem, der irgendwas macht, was wir nicht wollen. Und Demokratie. Auf die Antwort bin ich gespannt. Ich fürchte aber, die CDU-CSU-Fraktion hängt in längst überholten Denkmustern fest. Nancy Faeser hingegen ist auf der Höhe der Zeit und ich bin sehr froh, dass wir endlich eine Innenministerin haben, die klare Kante gegenüber der Bedrohung, der schwierigsten Bedrohung in unserem Land zeigt, nämlich den Rechtsextremismus. Und mit dem Aktionsplan gegen Rechtsextremismus wird die Entwaffnung von militanten Neonazis, Reichsbürgern und Rassisten endlich konsequent vorangetrieben. Das Demokratiefördergesetz wird ein Meilenstein für die Präventionsarbeit und politische Bildung sein. Und unsere Devise, die ist damit klar: Zivilgesellschaft stärken und keine Toleranz gegenüber Rechtsextremisten. Ja, genau. Repressive Toleranz nach Marcuse-Art. Vorwärts immer. Und liebe Kolleginnen und Kollegen der Union, Sie sehen doch, wir haben viel vor in der Koalition. Kollegin. Es wäre schön, wenn Sie da uns unterstützen würden, anstatt mit irgendwelchen Ablenkungsmanövern Ihre missratene Politik im Innenbereich zu vertuschen. Vielen Dank. Oh, interessante Art, ne? Eigentlich war sie da, glaube ich, zur Verteidigung von Nancy angetreten. Und eigentlich hat sie dann einen Angriff auf die CDU draus gemacht, ne? Komische Art. Ja, die sind halt böse, haben wir noch gerade gemerkt. Helge. Ja, genau, der Helge. Dann machen wir den mal. Also diese Frau Bumdorf-Licht, Sandra von der FDP, habe ich zum ersten Mal gesehen. Die war auch unterirdisch. Hat überhaupt nichts gebracht. Also der Helge, der einzige ohne Zettel immer. Ne? Skippen wir mal zum Helge. Ja, meinetwegen. Finales Gequatsche oder was? Nee, den Anfang brauchen wir noch. Okay. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich las den Titel der Aktuellen Stunde und ging davon aus, es wäre ein Antrag der AfD-Fraktion. Dann sah ich, er kam von der Union. Das sagt, glaube ich, viel über den Hintergrund dieser Aktuellen Stunde. So, kann mir irgendjemand von euch erklären, was das gerade bedeuten ich sollte? Ich komme jetzt wieder schon nicht mit hier. Also an sich tut er damit ja eigentlich nur ankündigen, dass alles, was er jetzt sagt, nur für sein eigenes Camp ist und eigentlich nicht zur Unterhaltung beitragen wird. Außerdem hat er einen wahnsinnigen Blick. Ich meine, Chris, wann hast du ihn gestoppt? Ich gucke ihn dir an. Ach ja. Der will irgendjemand beißen, glaube ich. Ja. Sie nutzen diese ja, um im McCarthy-Stil einen Angriff wegen Nancy Faeser im McCarthy war einer der Guten der Geschichte. Es ist eine Rufmordkampagne, die seinen ehrenhaften Namen in den Schmutz gezogen hat. McCarthy war einer von den Guten. Wortwörtlich nein. Nein, Helge. Nein. Lesgeschichte. Ja, erklär noch mal ein bisschen was dazu. McCarthy war beschuldigt, dass er eine Hetzjagd auf Kommunisten veranstaltet hat. Also, dass er sozusagen für die Hollywood Red Scare verantwortlich ist. Das war damals die Zensurbehörde, die sozusagen die Hollywood-Spielregeln vorgegeben hat. Und ein anderes Anhörungsverfahren, was gegenüber Kommunisten innerhalb der US-Regierung sozusagen eine Anhörung gewesen ist. Es sind zwei verschiedene Komitees gewesen und das eine ist die Hays-Kommission und das andere hieß UPAC. UIC hieß das. Und der McCarthy, der hatte einen alten Rapport bekommen, der vom FBI bearbeitet worden ist, wo man wortwörtlich sozusagen Unterwanderung von den Kommunisten festgestellt hat innerhalb der US-Regierung, die halt auch so ins Verteidigungsministerium ging, auch ins USS, also im Vorläufer von der CIA und halt auch im State Department, also Außenministerium. Und da hat man festgestellt, dass es eine tatsächliche Unterwanderung gibt, hat aber während dem Zweiten Weltkrieg nichts groß unternommen, weil man gesagt hat, gut, wir sind ja mit dem Stalin alliiert und so, wir wollen jetzt mal nicht so sein und so. Und diesen Report hat der McCarthy später mal in die Hände bekommen und hat daraufhin halt eine Kommission gestartet, wo er wissen wollte, wer ist denn so ganz genau innerhalb der Regierung irgendwie mit Kommunisten halt im Bord, also halt als card-carrying Communist. Und es wurde dann so dargestellt, als ob er sich immer mal wieder Leute rausgegriffen hat, die eben unverdächtig waren oder dass es eine reine Hexenjagd ist. Und manche von seinen Fällen waren auch zweifelhaft. Es lag darin, dass halt Leute, die dann später enttarnt worden sind innerhalb vom OSS, ihm falsche Namen zukommen haben lassen von Verdächtigung, falsche Beweise. Und McCarthy hatte ein ziemlich hartes Uphill-Battle gegenüber wortwörtlicher kommunistischer Unterwanderung innerhalb der USA. Und dieses ganze popkulturelle dass er also wirklich nur eine Hexenjagd mit Nebelkerzen veranstaltet hat, das hat halt nichts mit der Realität zu tun, sondern die echte Unterwanderung war ungefähr 3 bis 4 Mal höher, wie er das angenommen hat, und man hat es später auch herausgefunden, als die Sowjetunion zusammengebrochen ist, das heißt Winona Papers, aufgedeckte Agenten innerhalb der von der Sowjetunion innerhalb der der USA. Man hat die damals Ende der 70er Jahren hat man da einen Code geknackt und hat halt herausgefunden, wie viele Agenten denn tatsächlich vorhanden waren. Das heißt, die Unterwanderung war real. Es war auf einem Report vom FBI. Es war eine richtige Ermittlung. Es waren die Leute in sehr wichtigen Stellen innerhalb der Regierung. Zum Beispiel hat China die Gegenarmee in der Revolution in China zu Mao. Damals der, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, aber der Leiter, der halt sozusagen eher halt nicht kommunistisch war, der hat zum Beispiel wichtige Geldquellen nicht bekommen auf einem historischen Schneidepunkt, der halt aufgrund von kommunistischer Einflussnahme von der Sowjetunion damals entstanden ist. Das heißt sozusagen, McCarthy war damals an einem Komplott oder an einem Viereck dran oder wie du es auch immer nennen möchtest, was halt wortwörtlich auch zum Verlust von China an die Kommunisten geführt hat. Und in der Popkultur oder in der normalen Presse wird aber der McCarthy immer noch als Bösewicht dargestellt. Und McCarthy war ein guter. Da habt ihr es. Ja, weil er Einzelne rausgepickt hat oder was, ne? Oder war der so böse, sozusagen? Einzelne. Genau. Ja. Magazin Antifa zu reiten. Und dazu stelle ich Folgendes fest. Erstens, ich habe selbst unlängst mit VVN BDA gegen die Instrumentalisierung und Leugnung des Holocaust von Querdenkern in meiner Stadt Wuppertal demonstriert. Und ich habe das bewusst und stolz gemacht. Und ich machte das in der Tradition von Esther Bejarano, die in der Vergangenheit immer dort, bevor sie starb, Stellung bezog und das auch machte mit Microphone Mafia zusammen. Ich frage mich, wo war bei diesen Demonstrationen gegen die Leugnung des Holocaust die CDU? Nicht da. Zweiter Punkt. Schon erwähnt. Ja, irgendwas mit Leugnung des Holocaust, und das ist dann wieder abgeleitet davon, dass sie sich da irgendwie in Sternen mit ungeimpft aufmachen oder irgendwas. Und das ist dann der Grund, warum dann mit diesen Leuten, die bis vor 10 Jahren noch unvereinbar mit der SPD waren, da stolz demonstrieren gehen kannst, ja. Scheinbar. Weil es ja alles nur gegen Faschismus. Aber es wird ja auch nicht alles miteinander aufgewogen oder man kommt den Leuten irgendwie mit, wenn sie sich über Linksextremismus beschweren, mit ja, aber Rechtsextremismus. Doch, ist genau das, was ihr macht. Also. Richtigerweise findet sich Finanzminister Boddenberg, Altoberbürgermeisterin Roth, Antisemitismusbeauftragter Becker auf der Frankfurter Erklärung zusammen mit dem VVN BDA. Recht so und gut so. Wie reagieren Sie davon? Wie reagieren Sie darauf? Parteiausschluss, Ordnungsverfahren, Sanktionen gegen diese Person, weil sie sich solidarisch mit VVN BDA für eine demokratische Gesellschaft einsetzen? Nee, die haben ja die beste Entschuldigung, nämlich, ja, was soll ich denn machen? Das machen ja auch alle anderen Leute und deswegen habe ich gedacht, die können ja so schlimm nicht sein, wenn alle mit denen marschieren und so wird es halt eben normalisiert und das ist ja das, wo ihr euch die ganze Zeit drüber aufregt auf der anderen Seite, wo ihr dann irgendwelche Experten braucht, die ihr dann alle bezahlen müsst und die da losrennen und den Sicherheitsbehörden sagen, was Sache ist. Dann holt euch doch, bezahlt doch da mal irgendwelche Experten, die euch sagen, dass sie da keine Papiere unterschreiben sollen, wo dieser Verein da irgendwie drauf abgebildet ist. Wie wär's denn damit? Zum Abwechslung. Dritte Frage, die ich aufwerfe. Josef Schuster, Zentralrat der Juden in Deutschland, hat sehr deutlich seine Irritation zum Ausdruck gebracht, als zeitweilig die Gemeinnützigkeit dem VVN BDA entzogen war. Er hielt das für nicht nachvollziehbar und ein falsches Signal. Und im Übrigen mahnte er auch die CDU dazu, dass Herr Maaßen auffalle durch Antisemitismus und Volksverhetzung. Ist Volksverhetzung. Das ist so die Masche, ja. Ihr zeigt mit dem Finger auf einen von uns, dann zeigen wir mit dem Finger auf einen von euch. Oder was? Maaßen ist aufgefallen mit Volksverhetzung. Ja, ja. Mit ja, Volksverhetzung. Ja. Nicht, dass ich wüsste. Ja, der macht das ständig, jeden Tag auf Twitter. Guck doch mal seinen Twitter-Account an. Der macht das ja jeden Tag, jeden einzelnen. Mehrmals pro Stunde. Ja, welche Völker hat er noch nicht verhetzt? Also. Ja, manchmal ist ihm langweilig und er hetzt gegen sich selber. Der ist halt so. Nun, Josef Schuster, ein Propagandist, ein Apologet des Linksextremismus, frage ich. Ja, ich kannte den Namen nicht, aber nach dem, was du gerade gesagt hast, klingt es ziemlich plausibel. Ja, ehrlich gesagt, muss ich ganz ehrlich sagen, lieber Helge, hast du mich überzeugt. Klingt nach Propagandist des Linksextremismus in meinen Augen, ja. Ist schon was dran. Wenn du es mir so erzählst, dann hast du mich überzeugt. Ich fasse zusammen, Ihr Antrag ist vor allem eines und im doppelten Sinne, der ist trampelig. Er ist dumm und er ist zugleich in schierer Manier populistisch und trumpistisch. Müsste doch wie für dich geschrieben sein. Ja, genau. Und diese Vorwürfe sind aber feingeistige Argumente. Ne? Dass ich mich da hinstelle und sage, du bist ein Pupsgesicht. Das ist ja im Prinzip das, was er gerade gemacht hat. Trump-Argumente. Ja. Er ist ein Ablenkungsmanöver von genug Skandalen, die ein Anlass wären für aktuelle Stunden. Maskenskandal, Maskenbeschaffungsskandal, Augustus Intelligence, andere fragwürdige Finanzgebarensachen, alles interessant und diskussionswürdig. Auch zum Beispiel das interessante Organ The Republic, von dem das Mitglied des Zukunftsteams von Armin Laschet, Peter Neumann, sagte, das sei AfD-affiner Ramsch. Recht hat er. Und ich erwähne noch etwas an dieser Stelle. Was will er jetzt? Um das geht es doch irgendwie überhaupt gar nicht. Bundestag, Leute anschmieren, dass die furchtbar sind. Ja, hier Kulturkampf führen, das ist hell gelingt. Standbild, ey. Oh Mann. Sie lenken nicht nur ab, das ist schon schlimm genug. Sie machen das 2 Tage vor dem Gedenktag von Hanau und 1 Tag nach Prozessbeginn NSU 2.0. Und weil das noch nicht der Gipfel der Geschmacklosigkeit, Anstandslosigkeit und Pietätlosigkeit und Ruchlosigkeit, alles. Ja, Verschwörungstheorie, oder? Ja. Also. 4 zusammen ist, haben Sie die gestrige Debatte von Hanau missbraucht, um ein Ablenkungsmanöver mit dem typischen Reizreflex gegen Linksextremismus zu fahren und Nancy Faeser zu attackieren. Das ist jenseits von jedem Anstand. Was ist ein Reizreflex? Das ist ein wichtiges, das ist wie Atmen, der Reflex gegen links. Das ist kein Reizreflex, das gehört zum natürlichen Leben dazu, wenn man ordentlich gut und schön leben möchte. Keine Ahnung, das ist kein Reizreflex. Wenn Sie Anstand im Leib hätten, dann würden Sie diese Energien einsetzen, um Peter Beuth zur Rede zu stellen. Denn Peter Beuth sagt ja, auf seiner Seite auch, Innenminister in Hessen, seine Kernaufgabe wäre die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger. Dann sagen Sie ihm, dass er seinen Job machen muss. Denn es gibt nirgendwo eine so gefährdete innere Sicherheit, eine solche Gefährdung der Sicherheit, wie es bei den Opfern von Rassismus und Rechtsextremismus ist. Herr Beuth, machen Sie Ihren Job und es ist Ihre verdammte Aufgabe, ihn dazu aufzufordern oder zum Rücktritt aufzufordern. Und ja, aber die Faeser darf man nicht kritisieren, weil Gründe. Kommen wir zu dem entscheidenden Punkt, worüber wir hier eigentlich sprechen müssten. Vor wenigen Tagen erschien ein Video einer Berlinerin, Dilan Cösery, und sie sagte folgenden Satz: Ich wurde zusammengeschlagen, weil ich Ausländerin bin. Und in dem Satz steckt alles. Steckt. Ja, das ist, nennt man eine Behauptung, Helge. Ja, und wer hatte noch nie irgendwie Stress mit irgendwelchen Lanz, also da, keine Ahnung, in die Großstadt gegangen ist. Ich weiß nicht, als ich jung war, war das normal. So, ich, was weiß ich, wollen wir das jetzt auch auspacken? Ich, keine Ahnung. Ich keine Ahnung, da habe ich mich auch mal geschlagen, als ich in der Jugendzeit war. Ja, wow. Und jetzt, ja. Helge, ich keine ja, Ahnung. 100% Helge-Ideologie wäre das nicht passiert. Ja. Die entscheidende Wahrheit, die wir viel zu selten aussprechen, weil wir uns in Betroffenheitsfloskeln bewegen, manchmal gut meint, weil wir von Versöhnung sprechen und allem anderen. Aber wir sprechen nicht das Entscheidende aus. Und das Entscheidende ist, und das sollten Sie sich wirklich ins Stammbuch schreiben lassen, das ist Solingen, Hoyerswerda, Rostock, NSU, Kassel, Chemnitz und Hanau. Das ist die Linie und das sind keine Versehen der Geschichte, da keine Ausbrüche, keine Einzelfälle. Das ist das entscheidende Problem. Das ist schon eine Weile her einiges, ne? Ja, ja, das ist das entscheidende Problem vor allen Dingen. Das ist das, womit wir uns von früh bis spät nur beschäftigen sollen. Alles andere können wir einfach ausblenden. Alles andere ist ja auch unsere Schuld dann quasi, ne? Hier Linksextremismus ist ja nur für das Gute und Islamismus ist ja nur, weil die Christen so böse sind zu denen oder weiß ich nicht, oder die Gesellschaft die Leute nicht mag oder irgendwas, ne? Das ist ja nicht deren Schuld dann oder so. Ja, das ist die Gedankenwelt von diesen Leuten. Und vor allen Dingen, das ist so ein Typ, der sich darüber aufregt über andere Leute und dass die irgendwie rumhetzen würden oder so. Ich finde diese ganze Rede hier widerwärtig. Ich finde diesen ganzen, dieses ganze Rumgebrülle von ihm vollkommen unangebracht. Also, was soll das denn? Ja. Und vor allen Dingen, ne, also, was er da ja gerade wahrscheinlich denkt, ist, dass er jetzt hier irgendwas argumentiert oder so. Aber das ist doch nur, ja, selber doof, Trump, hier, und was wir jetzt wirklich meint sie irgendwie und also, ja, und das ist der Typ, der sich beim letzten Mal über Brugger aufgeregt hat. Ich finde diese ganze Rede hier unter aller Sau. Also, das ist dieses Mal wirklich selber unterboten hier mit seinem Quatsch. Naja, du kannst da Sachen aufzählen, die irgendwie passieren. Andere Leute können das auch machen. Die regen sich dann über dich auf und zählen dann ihren Kram auf. Und da sagst du dann auch, das ist nicht angebracht und das ist Instrumentalisierung und so. Und das stimmt dann vielleicht auch. Aber hier ist es auch gerade so. Es ist widerwärtig, was du hier machst, Helge. In diesem Land. Wir haben nicht ein Antifa-Problem in diesem Land. Wenn wir mehr Antifaschismus in Strukturen überall hätten, wäre es nicht zu diesen Taten gekommen. Nein, wir haben ein Faschismus-Problem in diesem Land. Ja, habe ich jetzt schon dreimal gesagt, dass ich wieder denke, ne? Das Ding ist auch, alles in Sachen Extremismus ist ungut. Mit mehr Antifa gibt es auch mehr Neonazis. Relativ simpel. Das, weil einfach der Blödsinn mehr wird. Ich keine Ahnung. Nein, alles, was ich darüber gelesen habe aus der politischen Theorie, ist einfach nur, nein, bitte keine extremen Ränder, weil dann kommen andere extreme Ränder und sagen, wir sind die einzig wahren extremen Ränder, lass uns mal ran. Das weiß ich nicht. Helge. Ja, der würde das jetzt auch nicht einsehen, wenn da jetzt einer kommen würde und sich über ihn beschweren würde, über die ganzen Angriffe auf AfD-Leute oder so. Und das ist ja gerade das Ding. Wir haben ja einen Rechtsstaat, Helge. Es ist hier nicht erlaubt für die Leute, einfach loszurennen und irgendwelche Menschen zu bedrohen. Und auch wenn du die Leute, die da bedroht werden, für, ja, gegen diese Gesellschaft gerichtet oder rassistisch oder so, wenn du nicht was hältst, das ist nicht deine Aufgabe, Helge. Und das ist auch nicht die Aufgabe von irgendwelchen selbsterklärten Gerechtigkeitskriegern, hier irgendwie Kulturrevolution zu starten. Und mit solchen Anträgen vermindern sie dieses Problem nicht. Sie tragen eher dazu bei, es zu verstärken. Demut fehlt ihnen, aber versuchen sie selber, wenn sie in sich hören, wenn sie mal überlegen, dass sie einen eigenen reinen Menschen haben, die wissen, was... Ja, das fand ich auch seltsam. Also, Demut fehlt ihnen. Das sagt so ein Typ, der hier die ganze Zeit rumbrüllt, was irgendwie, ja, seine Wahrheit rumbrüllt, wie irgend so ein Prediger. Der sagt den anderen Leuten, dass ihnen Demut fehlt. Gab es nicht bei der SPD auch so ein Nicht-Zusammenarbeitsabkommen mit der VVN oder sowas? Oder über die VVN? Ja, bis 2010. Ja, also was will der denn? Das sind jetzt keine ganz normalen Leute. Also, dann tut er aber so, als wenn das völlig normal ist. Wäre das denn, keine Ahnung, eine Zeitung wie der Spiegel oder so. Unmöglich. Was Rassismus bedeutet, was er aus Menschen macht, was Bedrohung, Gewalt aus diesen Menschen macht. Erweisen Sie sich eine Sekunde würdig denen, die in zwei Tagen da in Hanau sitzen und die erleben mussten, wie ihre Kinder ermordet wurden, die dann noch erlebt wurden, wie sie selbst mitsterben, weil die Ursachen nicht aufgeklärt werden und die ein drittes Mal ermordet werden, weil im Nachhinein so dilettantisch und unerträglich selber verschleiert wird, was geschehen ist. Das wäre ihre verdammte Pflicht und Schuldigkeit. Das war sozusagen der deutsche 9-11. Also, ich verschleiert, was geschehen ist. Was soll das denn jetzt überhaupt bedeuten? Verschleiert, was geschehen ist. Nee, verschleiert, was geschehen ist, das macht ihr vor allen Dingen, wenn ihr dann irgendwie nicht anerkennen wollt, dass dieser Typ eine Macke gehabt hat. Dann verschleiert ihr da Sachen, die geschehen sind. Oder halt eben, ja, was die ganzen Opfer des Kommunismus und so, die werden auch alle verschleiert, die, was geschehen ist. Wie eindeutig war das denn bei dem Lübcke-Typ, bei dem Lübcke-Mörder, dass das ein Rechter war? Ja, ich glaube, das war schon relativ eindeutig. Ja. Den hatten sie doch auch gefasst, ne? Also, ja, schon, aber er hat ja hauptsächlich so eine Vergangenheit, ne? Da war ja nur, ja, genau, das war ja so einer, den sie irgendwie nicht mehr überwacht hatten, weil er ja irgendwie als ausgestiegen galt oder so. Und dann ja auch irgendwelche Sachen, dass ja irgendwelche Leute schon wieder an dem dran gewesen sein sollen oder so und dann auch irgendwie wieder nicht mehr und dass sie sich da halt gefragt hatten, was die Hintergründe von dem Ganzen da irgendwie sind, ob den da irgendwie halt gewähren lassen oder so, ne? Das war ja irgendwie sowas, was da so im Raum stand, als Entschuldigung und ja, ich meine, es kann ja auch sein, dass sowas passiert. Das ist ja nicht im Bereich des Unmöglichen, aber dann kann man sich halt auch nicht über die Theorien von anderen Leuten beschweren und was vor allen Dingen gar nicht geht, ist diese ewige, also was ich mir halt nicht gefallen lasse, ist diese ewige Generalanklage der deutschen Gesellschaft. Also ich wähle mir hier keine Vertreter im Bundestag, damit die sich von früh bis spät darüber auslassen, wie scheiße hier alles ist. Also tut mir leid, ich weiß ja nicht, in welcher Gesellschaft ihr lebt oder was ihr irgendwie meint, was Leute außerhalb von eurer In-Group hier irgendwie tun in diesem Land. Aber es ist nicht von früh bis spät nur ihre Nachbarn hassen. Also, ja. Kommen wir nun zu einem Abend. Ja, hast du völlig recht, auf jeden Fall. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben diese Aktuelle Stunde als Fraktion beantragt, um berechtigte Kritik zu üben an Bundesministerin Faeser, an Bundesministerin Lemke. Aber ich sage auch deutlich, nach den Einlassungen, die wir hier gehört haben aus der SPD-Bundestagsfraktion, will ich auch noch mal sagen, für meine Fraktion, liebe Frau Abgeordnete Kaiser, es ist eine bodenlose Unverschämtheit gewesen, aus Anlass dieser Aktuellen Stunde uns eine Mitverantwortung zuzuweisen am Tod unseres Parteifreundes Walter Lübcke. Das ist unparlamentarisch, das war eine bodenlose Frechheit und da sollten Sie noch mal genau in dieses Manuskript gucken, das Sie da abgelesen haben. Und es kann nicht sein, wenn... Ja, ich hoffe, ihr habt aufgepasst und ihr habt. Sah recht ehrlich aus, ne? So. Ja, was er so auch so meint, irgendwie. Das müsste ein teachable Moment eigentlich sein für euch. Tja. Da solltet ihr es eigentlich mal sehen, weil das ist nämlich genau das Ding, was sie da machen mit diesem ganzen Zeug. Wir rühren das alles schön um im Pott und alle Leute, die nicht auf unserer Linie sind, die führen, die führen in den Faschismus. Und Antifaschismus bedeutet, das alles zu bekämpfen. Dieses ganze Denke, euer Dasein, alles, wenn das uns hier irgendwie zuwiderläuft, dann ist es im Rahmen von Antifaschismus zum Abschuss freigegeben. Und ich hoffe, das habt ihr jetzt endlich mal begriffen. Aber nee, das wird wahrscheinlich dann wieder ausgelegt als, das war jetzt die Einzelmeinung von der einen Bekloppten oder so. Aber das ist diese ganze Debatte. Das ist dieses ganze Zeug. Das strömt aus jeder Pore, aus meiner Sicht. Dieses Zeug von wegen so, das führt alles zu allem und wir wissen das ganz genau und deswegen können wir jetzt auch das Reden beenden und wir müssen jetzt einfach nur handeln in unserem Sinne und dann wird auch alles gut. So. Und das nennen wir dann Demokratie und dann wird die Welt gut. Wir arbeiten jetzt einfach an unserer Utopie und alles andere ist halt eben dann rechtsextrem und führt uns alle ins Verderben. Wenn wir hier dieses Verhalten der Innenministerin zum Thema machen, wenn wir im Innenausschuss Fragen dazu stellen, die uns nicht beantwortet werden, dass Sie uns hier versuchen, ein Rechtsextremismusproblem zu attestieren, um von diesem Thema abzulenken, das ist unparlamentarisch, das ist in der Sache nicht gerechtfertigt und das weisen wir auch zurück. Und ich sage Ihnen deutlich, es ist nicht die Unverschämtheit, dass wir als größte Oppositionsfraktion heute dieses Thema aufrufen, sondern es ist eine Unverschämtheit, dass Sie versuchen, sich hier wegzuducken. Und ich sage Ihnen auch, wenn Sie so, wie wir es gehört haben im Innenausschuss, der Unionsfraktion die Kritik absprechen wollen an Nancy Faeser, mit Verweis darauf, dass wir ein ungeklärtes Verhältnis zu Max Otte und zur Werteunion hätten, dann kann ich Ihnen nur sagen, wir haben sofort gehandelt, den rausgeworfen aus der Partei und der Maßstab für eine Bundesinnenministerin sollte nicht Max Otte sein, sondern das sollten Leute sein wie Wolfgang Schäuble, Thomas de Maizière und andere und davon ist Frau... Ja, das ist nie genug. Ihr seid echt erst nicht rechtsextrem, wenn ihr euch alle rausgeschmissen habt. Ja. Und einfach Ja und Abend zu allem sagt, was die SPD euch da vorsetzt. Dann seid ihr auch nicht rechtsextrem vielleicht. Aber ansonsten seid ihr rechtsextrem. Frau Faeser im Moment lange, lange entfernt. Und sie kann heute aus persönlichen Gründen nicht dabei sein, das respektieren wir. Aber andererseits akzeptieren wir nicht, dass unsere Fragen im Innenausschuss nicht beantwortet werden zu der Veröffentlichung, die Nancy Faeser eben in dieser Publikation im Umfeld der linksextremistisch beeinflussten Vereinigung VVN getätigt hat. Und wir fragen, wie kam die Kooperation eigentlich zustande? Wir fragen, hat Frau Faeser eigentlich mal Beiträge, Spenden, weitere Grußworte an VVN gegeben? War sie gar Mitglied? Zu alledem gibt sie keine Antwort. Und wir finden, dafür gibt es keinen plausiblen Grund, liebe Kolleginnen und Kollegen. Absolut berechtigt. Und ich will auch noch mal deutlich sagen, weil das hier aufkam, wir haben keine Kritik am Inhalt dieses Beitrages, sondern vor allem an dem Umgang der Innenministerin mit der Kritik. Wie kann man so dünnhäutig an dieser Stelle sein? Und vor allem, wie kann man hier jetzt gleich auf eine Medienkampagne abstellen, nur weil eine Oppositionsfraktion Fragen hat, die Ihnen nicht passen? Das funktioniert so nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich sage auch, der richtige Einsatz von Frau Faeser gegen den Rechtsextremismus, den wir respektieren und unterstützen, oder auch ihre klare Haltung, auf die sie verwiesen hat, zur Kritik an Gewalt gegen Polizisten im Dannenröder Forst, das ist alles richtig. Aber es ist keine Ausrede dafür, dass sie den kritischen Blick auf VVN vermissen lässt, den Verfassungsschutzbehörden in der Bundesrepublik Deutschland haben. Und deswegen ist für uns klar, eine Bundesinnenministerin muss es ernst nehmen, wenn Verfassungsschutzbehörden in der Bundesrepublik Deutschland einen kritischen Blick auf eine Vereinigung haben. Und ich sage, es ist eine Belastung auch für unsere Verfassungsschutzbehörden, das einfach beiseite zu wischen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und es ist auch richtig, dass wir uns in dieser Aktuellen Stunde eben auch noch mal beschäftigen wollten mit der Haltung von Frau Lemke eben zur Versammlungsfreiheit. Und da sage ich Ihnen, die Versammlungsfreiheit in Artikel 8 des Grundgesetzes ist ein hoher Wert in unserer Verfassung. Er ist wichtig für die Meinungs- und Debattenkultur in unserem Land. Aber genauso wie das Bundesverfassungsgericht ein weites Verständnis der Versammlungsfreiheit immer bestätigt hat, genauso hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, dass die Versammlungsfreiheit ihre Grenzen eben auch in den Grundrechten und Rechten Dritter findet. Und wir finden, diese Grenze ist überschritten und das kann Frau Lemke auch nicht einfach relativieren. Und wenn man jetzt sagt, die Grünen sagen, das sei ja kein Problem, dann frage ich mich schon, warum Bundesminister Buschmann dann den richtigen Tweet abgegeben hat, dass er aus aktuellem Anlass noch mal darauf hinweist, dass der zivile Ungehorsam eben kein Rechtfertigungs- oder Entschuldigungsgrund in Deutschland sei. Das ist ein richtiger Punkt der FDP, Herr Minister, ist Ihr richtiger Punkt. Aber er richtete sich natürlich an Ihre grüne Amtskollegin. Und wir finden, das ist völlig zu Recht gewesen, dieser Hinweis. Und wir unterstreichen das auch an dieser Stelle. Und ich sage Ihnen, auch wenn Ihnen das nicht passt, so funktioniert Opposition in diesem Parlament, dass wir auch das Verhalten der Minister an dieser Stelle kritisieren und wir erwarten, dass sie unsere offenen Fragen dazu beantworten. Wir werden diese Themen weiter verfolgen. Herzlichen Dank. Ja, ich fand's gut. Amthor kann sich sehen lassen. Also der wurde als Weise übrigens aufgezogen von Politikern im Bundestag. CDU-Hort oder was? Ja, genau. Ja. So kommt's dann vor. Mein Gott. Ja. CDU mit der Muttermilch eingesaugt. Genau. Das stimmt schon. Tja. Ja, also der Vernotz war ziemlich unterirdisch noch. Und hier der Glatzkopf, Herr Hoffmann. Oh, den haben wir auch noch nicht gesehen. Der war immer ganz schlimm bei diesen Sachen mit Artikel 13, aber bei dieser Geschichte, da hat er tatsächlich, das war die erste Rede von ihm, wo ich mir gedacht habe, die war ja gar nicht so schlecht. Ja gut, CDU ist jetzt in der Opposition, ne? Ja, meinst du, die hatten sich ein bisschen drin. Halbwegs vernünftig, ja. Ja. Ja, wollt ihr noch einen sehen von den beiden? Also wie gesagt, von Notz war ganz schlimm und der andere war okay. Aber es war halt nicht so viel CDU, machen wir noch von Notz, oder? Jo. Ja, machen wir. Aber noch die Grünen dabei. Die sind ja auch unvermeidbar. Konstantin, noch ein Konstantin. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, es sind bewegte Zeiten auch und gerade in der Innenpolitik. Rechtsextreme versuchen, die Verunsicherung der Bevölkerung in einer globalen Pandemie zu missbrauchen. Unsere Demokratie wird angegriffen. Der Rechtsstaat wird delegitimiert, Frau von Storch. Schlimmste Gewalt gegen die Polizei. Der schreckliche Doppelmord von Kusel, der hat unser Land erschüttert. 1000 sehr schwierige, gewichtige, relevante Themen in der Innenpolitik. Ja, schon wieder keine Erinnerung an Black Lives Matter, komische Proteste, die ja in Deutschland es auch gegeben hat, deren Grundannahme ja ist, dass der Staat ganz furchtbar rassistisch ist. Weil das delegitimiert natürlich nichts, ne? Weil das ist ja nur die berechtigte Sorge der Leute, dass alles rassistisch ist. Politik. Und da ist es ja interessant, was die Union in einer der ersten Aktuellen Stunden hier beantragt. Und was beantragen Sie, was thematisieren Sie? Sie reißen, das hat die Kollegin Mihalic Ihnen aufs Deutlichste, Herr Amthor, erklärt, Sie reißen die Aussage einer Umweltministerin verfälschend aus dem Zusammenhang. Sie tun es jetzt wieder und Sie versuchen, die Innenministerin über die Veröffentlichung eines Aufsatzes anzuschmuddeln. Und das ist unterste Schublade, meine Damen und Herren. Dieses ganze Vorgehen, und das ja auch gestern in der Debatte der Kollegin Lindt hat es gesagt, zu Hanau, ist offenbar wichtiger fanden, ein Negative Campaigning zu setzen, als am Jahrestag über diese entsetzlichen rassistischen Morde zu sprechen. All das ist ein einziger Offenbarungseid innenpolitisch der CDU und CSU-Fraktion. Die Vorwürfe gegen Frau Faeser waren von Beginn an abwegig, Herr Kollege Amthor, und Sie wissen das. Die Zahl von kommunalpolitisch Aktiven, auch das ist gesagt worden, die mit der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes zusammenarbeitet, ist hoch. Auch in der Union. Auch in der Union. Die Fragen und Sie diffamieren so auch noch mit Ihren abwegigen Kampagnen Ihre eigenen Bürgermeister und ehrenamtlichen Politikerinnen. Das geht so nicht. Was ist des Pudels Kern? Was ist des Pudels Kern? In dem fraglichen Artikel macht Frau Faeser die rechtsextremistische Beleidigung und Bedrohung des NSU 2.0 gegen sich öffentlich. Das ist das Thema dieses Aufsatzes. Das tut die damalige Landtagsabgeordnete und Sie alle wissen das. Sie tut es in einem Bundesland, nämlich Hessen, in dem Ihr Parteifreund Dr. Walter Lübcke, ehemaliger hessischer CDU-Landtagsabgeordneter und Regierungspräsident, nach genau solchen rechtsextremistischen Bedrohungen von Rechtsextremisten ermordet worden ist. Einen solchen Vorgang. Ja, immer wieder geil, ne? Also es ist zwar immer wieder dieselbe Scheiße, aber wie sie da wirklich so diese gerade Linie ziehen zwischen, es gibt diese Sachen und ihr kritisiert so eine linksextreme Organisation, mit anderen Worten, ihr tut ja überhaupt nichts oder wollt es nicht wahrhaben oder weiß ich nicht was, dass irgendwelche Leute Probleme mit Rechten haben. so als ob sich diesen Leuten jetzt in die Arme zu schmeißen, dieser VVN-BDA, gleichbedeutend wäre mit, wir haben nie wieder Probleme mit irgendwelchen Rechtsextremen. Also. Und dann aber behaupten, man wäre ja nicht blind oder man würde ja nicht das eine mit dem anderen aufwiegen oder was weiß ich nicht was. Ja, ich glaube, der eine CDU-Mann hatte doch auch gesagt, sie haben gar nicht das inhaltlich, wollten sie gar nicht kritisieren, wollten nur mal fragen, weil der Faeser es nicht mal Fragen beantworten könnte. Was er ja, genau, hat er ja gesagt, ja, wortwörtlich, dass es um das Inhaltliche nicht geht. Ja, Synods ist mal wieder vorbei am Thema, sozusagen. Nämlich, dass sich Wehren einer Landtagsabgeordneten gegen diese ekelhaften, infamen und perfiden rechtsextremistischen Einschüchterungsversuche. Ein solcher Vorgang verlangt unsere ganze parlamentarische Solidarität und politische Solidarität, meine Damen und Herren. Einen solchen Vorgang parteipolitisch zu instrumentalisieren und hier zu skandalisieren, das ist unterirdisch und das machen wir nicht mit, meine Damen und Herren. Wenn das der neue Friedrich-Merz-Style Ihrer Fraktion ist und wenn das Aufwärmen von Kampagnen der jungen Freiheit hier stilprägend wird, meine Kollegen der Union, dann gute Nacht, dann gute Nacht. Ein Satz zur AfD. Sie stehen ja nun wirklich, Herr Hess, mit dem Flügel, mit Ihrer Jugendorganisation, mit Einzelpersonen, mit Ihren politischen Freunden, national wie international, im Fokus des Interesses sämtlicher Verfassungsschutzbehörden dieses Landes. Der neueste Kronzeuge gegen Sie heißt Jörg Meuthen, Frau von Storch. Jörg Meuthen. Ja, von der Gewalt auf Ihren Anti-Corona-Demos gegen die Polizistinnen und Polizisten in unserem Land hier mal ganz abgesehen. Dass Sie die Chuspe haben, sich in einer solchen Debatte mit Kritik gegen irgendwen überhaupt zu Wort zu melden, das schlägt wirklich dem Fass den Boden aus, meine Damen und Herren. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Union, und ich sage das auch noch mal wirklich ganz deutlich, weil ich es wirklich finde, dieses Parlament, der Deutsche Bundestag, er braucht eine kritische, eine demokratische, eine inhaltlich kompetente Opposition, gerade in der Innenpolitik und gerade in solchen Zeiten. Eine deutsche Tea Party braucht kein Mensch in diesem Haus, kein Mensch. Und deswegen bin ich nicht bereit, Tea Party, ja, vor allen Dingen. Weil was wollte die Tea Party? Steuern. Wollte keine Steuern bezahlen. Und das macht ja die CDU jetzt auch. Ne? Die stellen sich ja hin, die haben ja hier Aktuelle Stunde heute, wir wollen keine Steuern mehr bezahlen. Ne? War doch irgendwie so, oder? Das sie aufzugeben. Herzlichen Dank. Sind sie Libertäre, oder nicht? Ja, Libertär, aber auch ein bisschen konservativ. Ja. Gut, aber hauptsächlich libertär, also erst libertär und dann ein bisschen konservativ. Ja, also das passt jedenfalls nicht zur CDU, das würde ich auch sagen. Libertär. Naja, krass. Ja, das andere Ding dann morgen, ja. Ja, dachte ich, ist jetzt auch schon wieder fortgeschritten, aber ihr merkt schon, das hätte auf jeden Fall viel Zeit eingenommen. Ja. Ja, langsam Zeit, mal in die Disco zu gehen, ist ja schon 22:30. Ja, es war eine gute Sendung hier mit dem Affenzirkus im Parlament. Also, ja. Ist eigentlich auch echt unglaublich. Zum Teil ist es halt auch echt so, dadurch, dass ich einfach mehr eingespannt bin mit meinem ganzen Geschäftskram, kriege ich auch weniger Politik mit. Ich versuche immer auf Twitter noch so halbwegs das mitzulesen und gucke auch in die Quellen bei den Affen rein. Aber, der Wahnsinn wird halt auch nicht weniger oder anders, sondern er wird eigentlich nur schlimmer. So, ich keine Ahnung. Also es ist so ein bisschen so mein Gefühl, weil ich meine einfach auch das von der Fraser, also keine Ahnung, wie man. Ja, ich finde auch, dass so ein bisschen kippt es den. Also einer nach dem anderen kippt und man weiß, muss mal gucken, in welche Richtung die Leute kippen. Und viele kippen eben zur falschen Seite. Ja, und die Entwicklungsministerin hat übrigens gefordert, eine feministische Entwicklungspolitik. Und auch ganz wichtig, ja. Hat dann den Punkt aus dem SPD-Grundsatzprogramm gebracht, dass man ja für die menschliche Welt die männliche Welt überwinden muss. Yikes. Und ja, das ist natürlich aber überhaupt keine Verschwörungstheorie und das ist auch nicht die Legitimierung von irgendwas oder so. Ne? Das ist ja einfach nur Fairness und Freude und Frauenförderung und gut und. Jo, schön. Wenn sie dann vom Entwicklungsministerium oder Hilfeministerium irgendwelche Sachen dahin liefern, dann sind sie nur für Mädchen oder was. Ne? So, ich meine, wie ist das denn gemeint? Alles Dinge passieren, Frauen am meisten betroffen, aber sind wir dann morgen wieder bei der Debatte zum Frauentag. Ja, gerne. Okay. Dann Abraham hat einen Spruch. Fördert, was der Freiheit, die zerschmettert, was ihr schadet. Lasst euch nicht ändern, geht in den Wald und nieder mit dem Kulturmarxismus. Nieder mit dem Kulturmarxismus. Und tschüss. Und lest die ganzen Bücher, die wir sonst immer empfehlen von Ewe, die er jetzt selber nochmal empfehlen kann. Ach ja, genau. Ja. Eine lange Liste. Ja, Knicklicht und Miete pro Kopf. Das wird zu fein für, oder? Ja. Ich habe wieder, du wolltest dann Bücher aufzählen, die er immer so in so viel mit dem Blank Slate und. Ja, die können wir auch gerne alle aufzählen. Ja. Ist Blank Slate. Oder Active Measures. Active Measures ist auch gut. Das empfehle ich ja auch oft in deiner Abwesenheit. Ah, sehr gut. Ich muss mir auch mal sowas Intellektuelles zulegen, was ich empfehle, glaube ich. Ich kann dir einfach eine Liste geben. Ein gutes Hörbuch, ja, finde ich auch. Schreib dir eine Zwei-Satz-Zusammenfassung und dann sagst du einfach, ja, das, lese mal das. Ich nehme die drei von unten. Detail nicht vorausnehmen. Das sind nur meine zwei Sätze dazu. Ja, ich nehme die letzten drei auf die Liste. Ja. Ja, und das Unmask von Andy Ngo könnt ihr auch lesen zum Thema Antifa und Normalisierung von denen. Das ist nämlich ein Riesenproblem, was wir haben. Und wo auch die Leute, die da jetzt Sachen kritisieren, auch nur an der Oberfläche kratzen. Ja, aber ich meine, so Sachen, gut, das kommt dann morgen nochmal auf den Plan, aber wieder zum Beispiel passieren, sie bringen das Ganze ja schon in die Mitte der Gesellschaft und dann ändert sich da vielleicht was dran. Also, ich habe noch nicht alle offen fahren lassen. Beim letzten Mal hat sich die Political Correctness ja auch wieder irgendwann verdünnisiert, hat South Park behauptet. Ja, das sehen die aber, glaube ich, falsch. Ja, kann sein. Es ist nicht so einfach durchzukriegen. Ich glaube, es ist einfach nur in die Institutionen gesickert und die haben sich dann überlegt, naja, was sollen wir ja auch Debatte machen in der Öffentlichkeit und mit den Leuten streiten, wenn wir auch einfach in die Institutionen gehen können und uns den Leuten befehlen. Wir müssen einfach immer weitermachen, immer mehr. Ja, das ist doch auch schon häufiger gewesen, dass irgendwelche Leute da ihre Teilnahme an irgendwelchen Sachen abgesagt haben, weil es dann irgendwie hieß, ja, wir reden da jetzt drüber. Und dann sagst du, ich rede doch nicht drüber, ob hier irgendwie Rassismus ist, oder ich rede doch nicht drüber, ob wir hier rumgendern müssen oder so, da rede ich doch nicht drüber, ist doch alles schon klar, da müssen wir doch einfach nur handeln jetzt hier. Und das ist ja auch die Quintessenz von dem ganzen Kram von den Leuten da. Ja, wir müssen handeln, dies und das führt zu diesem und wir wissen hier und das ist da und das ist einfach hier. Sie brauchen mehr Demut. Und Haltung. Ja, ja. Genau. So, Feierabend, tschüss. Ja. Und, ja, sonst verquatschen wir uns noch. Ja, das stimmt. Ja, haut rein da draußen. Das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, auch dieses ganze Ding mit Amerika, wo sie durch die Gegend laufen mit antifaschistischen Aktionen auf Deutsch, ne, auf irgendwelchen T-Shirts und irgendwelchen Fahnen und so, aber das ist auch alles wirklich kein Thema. Ne? Da muss man auch ja, links wahrscheinlich auch ein bisschen Mode, ne? Oder so. Da muss man nicht mal drüber reden, ob das irgendwelche internationalen Sachen sind oder irgendwelche Memes zum Radikalisieren der Leute, die vielleicht auch ihren Ursprung in Deutschland haben oder die hier vernetzt sind und hier vielleicht auch irgendwelches Geld, was wir hier verteilen, um Demokratie zu fördern, hinterher bei solchen Extremisten irgendwie im Ausland landet oder so. Nee, da braucht man überall nicht drüber zu reden. Ne? Keine Silbe dran verschwenden. Ja. Ja, Deutschland exportiert da eigentlich relativ viel. Also ich hab einmal zu einem chinesischen Geopolitiker gesagt, ihr habt doch auch nur ein deutsches Modell, was ihr hier im Staat führt. Und dann ist er echt sauer geworden, weil ich halt meinte, Marx halt ein deutsches Modell. So. Ach so. Geh mal weg. So. Weil es halt um die Rolle von Deutschland in der Welt ging. Und ich so, ja, großes Land China, alles ist aus deutscher Hand gemacht. Dann war er voll wütend. Das war gut. Guter Typ. Hat er geflucht über die lange Nase. Ja. Erwischt als Spion von der KP. Tja, aber ich frage mich ja, wie viele Podcasts hier bei YouTube noch mit chinesischen Geopolitikern sprechen. Die einen lesen Superchats vor, die anderen sprechen mit chinesischen Geopolitikern. Da habt ihr ja, der hat tatsächlich aus Staatsdoktrin geschrieben. Also der war, der hat für die China Dreams, war so ein ganz großes Theme im chinesischen Staat und auch in der geopolitischen Szene weltweit war das überall aufgegriffen. Der wurde auch ins Pentagon eingeladen und so. Und mit dem habe ich mich mal ein paar Tage lang unterhalten. Also. Da habt ihr es. Aber wir wissen nicht, wovon wir reden. Wir sind einfach nur Verschwörungstheoretiker, die... Immer im gleichen Pommesfett ihr Zeug anrühren. Ja, vor allem das Lustige ist, er hat auch klassische kommunistische Propaganda mit Space Race betrieben. Das war früher, so in den 60ern, 70ern, war das immer so diese Utopie, dass du halt diese neue Frontier hast und dass halt Space Race so super wichtig ist und dass halt sozusagen die gemeinsame Eroberung des Weltraums oben aufsteht. Und dann hat er das am Anfang auch bei mir probiert und ich so, hey du, ich kenne die Sieben so, das ist jetzt nicht so neu. So. Aber komm, lass mal schwätzen. War aber ein cooler Typ. Hat er dir gesagt, ey, Ebe, ich kann dich auch zum Weltraumaffen in Wahrheit machen. Steig in meine Kapsel. Und. Nein, ich habe tatsächlich ein Angebot gehabt, ein Buch mit ihm zu schreiben und das wäre ein garantierter Bestseller geworden. Also im Sinne von, ja, da gehen dann schon mal 2-3 Millionen Auflage drauf. Aber das war halt in dann. China aber nur. Leute, die ja, in China waren. Halt nur. Und weil es halt an der Militärakademie ist. Super, ja. Die armen Guten müssen dann deinen wilden Kram hier auswendig lernen. Ja, ihr habt das so verinnerlicht. Ja, und vor allem, du hättest dann halt auch so vom Narrativ her bestimmte Einschränkungen her halt mit einnehmen müssen. Und irgendwie ist da nichts draus geworden. Also schade eigentlich, aber auch irgendwie nicht, weil halt, ich weiß nicht, ich will mich ja dann auch nicht zum Lakaien machen oder so. Also weil die Richtung vom Buch halt schon vorgegeben war, so Freundschaft zwischen China und zwischen Deutschland. Und ich so, ja natürlich, Berlin, Moskau, Beijing, die neue Weltachse, können wir schon machen. So. Aber da ist halt dann doch ein bisschen mehr wie nur alles so dahergeschlabert. Ist dann auch ja. Pivot of the World Card nach McKinder war, also ganz alter Geopolitiker. Also, ja. Ist eine Diplomatensache. Hat man nicht so schnell irgendwie einen Meinungseinfluss drauf. Ja. Aber bei dem Thema fällt mir ein, auf Arte hatten sie eine Doku über die Uiguren und diese ganze Geschichte. Also die läuft dann, also kann man dann auch nochmal bei der Mediathek angucken, denke ich mal. Die machen dann doch mal ein bisschen auch andere Sachen als andere Kanäle. Ja, jedenfalls bei den Sachen, die sie dann spät abends zeigen. Muss ich nochmal so empfehlen. Ganz interessante Geschichte, vor allem eben auch, ja, man hat so den Eindruck, die vergessen die, ne? Die packen die nämlich in Lager und der Rest der Gesellschaft und die Regierung und so weiter, die haben das einfach vergessen, was da passiert oder so. Kommt dann was vor. Ne? Nee, ich glaube nicht, dass sie das vergessen haben. Ja, boah, auf jeden Fall wollen sie da nicht viel von wissen, sagen wir so. Ne? Also verdrängen das natürlich. Ja, das ist genau schon klar, dass sie nicht vergessen. Sondern eher verdrängen, ne? Aber ja, so ein Eindruck macht sie das. Die haben auf jeden Fall, haben sie nochmal 2001 im Sommer gezeigt, nach den Anschlägen in New York, haben die den Leuten dann schon Druck gemacht, weil das ja Muslime sind, ne? Also interessant auf jeden Fall, mein Fernsehtipp. Menge des Erben ist auch ein guter Tipp. Menschenexperimente im Kalten Krieg, Strahlenexperimente von Amerikanern und Sowjets und richtig übel. Auf jeden Fall, wenn er hier uns zuhört und die Bücher liest, die Ewe empfiehlt und so, dann. Habt ihr die Chance, mehr über Kommunismus zu vergessen, als so Leute wie da im Bundestag jeder darüber gewusst haben? Also, würde ich mal behaupten. Ja. Okay, bis morgen dann. Haut rein da draußen. Lasst uns dann. Die zerschmettert, was ihr schadet!